Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Am Mikrofon begrüßt die Gisela Steinhauer. Vielleicht haben wir es gar nicht so richtig gemerkt, aber es war mal wieder eine Woche der Verhandlungen. Denn egal ob im Job, in der Partnerschaft oder mit den Kindern, wir müssen täglich austarieren, wie wir mit anderen klarkommen und wie wir das bekommen, was wir wollen. Oder aber anderen geben, was die wollen. Die eine will mehr Geld vom Chef, bei einem Paar will der Mann aufs Land ziehen, sie will in der Stadt bleiben und die Kinder wollen am liebsten das Smartphone mit ins Bett nehmen. Wie kriegen wir alle diese Deals und Verhandlungen hin? Und wie schaffen wir das so, dass bestenfalls alle mit dem Ergebnis leben können? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und ich habe zwei verhandlungserprobte Gäste. Claudia Kimmich, Verhandlungsexpertin aus München, die nach dem Motto handelt, spiel dein Leben, bevor es mit dir spielt. Schönen guten Morgen, Frau Kimmich, nach München. Guten Morgen aus München. Und bei mir im Studio ist der Psychologe und Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger, der sagt, wenn Sie gut verhandeln wollen, dann brauchen Sie ein gutes Ego und ein gutes Selbstwertgefühl. Herzlich willkommen, Herr Krüger. Schönen guten Morgen. Und mit diesem Satz, Wolfgang Krüger, springen wir auch schon mitten ins Thema rein, denn das gute Selbstwertgefühl, das muss ja erstmal aufgebaut werden. Wie mache ich das, wenn ich eher von der nicht ganz so selbstsicheren Sorte bin und trotzdem eine Gehaltserhöhung durchsetzen möchte? Zunächst einmal arbeite ich im Wesentlichen mit Paaren. Ich arbeite mit Einzelpersonen, die vor allem im Privatleben lernen wollen, das durchzusetzen, was sie haben möchten. Und da brauchen sie natürlich ein gutes Selbstbewusstsein und wir alle können den Test machen, dass wir einmal überlegen, was sind meine 5 positiven Eigenschaften. Und wenn wir das nicht wissen, dann sollten wir Freunde fragen. Wir sollten uns das möglichst schriftlich geben lassen. Und ich selber mache seit über 10 Jahren ein Ritual. Ich überlege an jedem Abend, was habe ich gut gemacht. Nicht, wir sind meistens im Leben darauf konzentriert, dass wir überlegen, was lief eigentlich schief, was müsste ich besser machen. Aber in dem Augenblick, wo ich meine eigenen positiven Eigenschaften sehe, habe ich dann auch das richtige Fundament, mit anderen gut zu verhandeln. Was sind Ihre 5 positiven Eigenschaften? Da könnte ich jetzt lange drüber reden. Nee, ich also, brauche ja nur 5. Ich glaube, ich bin sozial. Ich war früher Betriebswirt und bin Psychotherapeut geworden und glaube, dass ich, was die Werte anbetrifft im Leben, meine Werte in den Spiegel gucken kann. Ich bin sozial, ich kann mich gleichzeitig aber auch einigermaßen gut durchsetzen. Ich schreibe, glaube ich, Bücher, die man gut lesen kann und ich bin insgesamt so mit meiner ganzen Lebensleistung mit mir zufrieden. Das waren aber nur 4. Sozial, durchsetzungsfähig, Bücher, Autor und zufrieden. Fehlt noch 1. Ich glaube, ich habe ausgesprochen gute Freundschaften. Wir wissen, nur 1/3 aller Männer hat gute Freundschaften. Und ich bin einer der Männer, die wirklich Freundschaften hat, die ich pflege. Wie hilft mir das denn? Also nehmen wir mal an, mit diesen 5 positiven Eigenschaften gehen Sie jetzt zu Ihrem Chef und sagen, ich hätte gerne mehr Geld. Inwiefern würden die dabei helfen, das durchzusetzen? Sozial zu sein, durchsetzungsfähig würde wahrscheinlich helfen, zufrieden? Ich sage Ihnen das zunächst einmal eher in Richtung der Partnerschaft, okay. Dass ich vom Partner irgendetwas haben möchte. Dann brauche ich zunächst einmal eine Ausstrahlung, dass der Partner merkt, ich meine das ernst. Und in dem Augenblick, wo ich aus einem Gefühl der Schwäche heraus verhandle, wird der Ehemann es in vielen Fällen nicht tun. Ich kann reden, was ich will, der Partner tut es nicht, weil er merkt, es hat keinen Nachdruck, es hat keine Konsequenzen, das bringt nichts. Aber in dem Augenblick, wo ich meine positiven Eigenschaften kenne und vor allem auch das Gefühl habe, ich könnte ja notfalls mich auch zurückziehen. Ich könnte mehr mit Freunden machen. Ich könnte notfalls sogar bei sehr starken Konflikten, ich könnte notfalls sogar die Beziehung verändern, vielleicht mich sogar trennen. Da kriegt etwas eine andere Wucht. Und in vielen Fällen muss ich gar nicht sagen, wir wissen das bereits, die Fantasie, wenn ich etwas denke, oft hilft, weil ich eine andere Ausstrahlung habe, weil plötzlich eine andere Spannung in der Luft ist. Also die eigene innere Haltung, die ich habe, bewirkt sehr viel gegenüber dem anderen, was da an Atmosphäre rüberkommt. Frau Kimmich, 5 positive Eigenschaften von sich selbst nennen zu können, ist das, was Sie zusammenfassen in dem Satz, ich sollte meinen Wert kennen. Wie mache ich mir meine Stärken klar, bevor ich in eine Verhandlung gehe? Sehr schön fand ich, denn dass der Kollege gesagt hat, andere Leute fragen, weil zum Beispiel gerade Frauen tun sich extrem schwer. Wenn ich in Seminaren bin und sage, so, wenn jetzt die gute Fee kommt und euch einen guten Job gibt, was wollt ihr denn? Das ist schon schwierig. Und wenn ich sage, was sind eure 5 Stärken, dann fangen die meisten sogar mit Schwächen an. Ja. Also das ist extrem spannend. Das heißt wirklich auch, sich das jeden Tag klar zu machen und einfach wirklich mal gute Freunde zu machen. Ich habe finde es ganz spannend in so Seminaren. Ich lasse die dann Blöcke aufschlagen und sage, schreibt euren Namen drauf und dann laufen alle durch die Gegend und schreiben für die anderen Stärken auf. Das können die nämlich alle ganz prima. Und das dann hinterher zu sagen, das anzuschauen und dann zu sagen, ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ich bin freundlich zu allen, wie auch immer. Also was dann da steht. Und da gibt es dann nicht selten auch tatsächlich Tränen, weil einfach das dann den Leuten sehr, sehr nahe geht. Und das danach aber echt ein bisschen leichter fällt, zumindest mal für 2 Tage, dann braucht es eine Auffrischung. Wie erklären Sie sich das, dass gerade Frauen erstmal nach den Schwächen gucken, statt nach ihren Stärken? Ich glaube tatsächlich, dass Männer von klein auf mehr dieses Abenteuer und dieses Herausfordernde haben und einfach nicht so viel persönlich nehmen. Also Frauen, wir kennen das ja alle aus dem Kindergarten, ne? Wenn dann sagt, ich bin nicht mehr deine Freundin und dann da einfach auch Sachen zerbrechen und also Mädels dann halt auch lernen, dass mit dieser Gemeinschaft, das ist alles ein bisschen schwierig, da muss ich mich irgendwie anpassen. Und das heißt ja auch dieses, wie heißt dieser lustige Poesiespruch, sei sittsam und wie das Veilchen im Moose und nicht stolz wie die Rose, die bewundert werden will sein. Das haben ja viele früher ins Poesiealbum geschrieben. Ja? Also dieses, der Esel nennt sich zuerst, du bist zu stolz, ich sagt man nicht. Neulich habe ich mal gehört, Kinder, die wollen, kriegen auf die Bollen. Also da gibt es ja einen Haufen Zeug, wo einem einfach suggeriert wird, ich darf nicht mich selbst loben. Eigenlob stinkt zum Beispiel, ist ja auch so ein typischer Satz. Und das ist tief, tief in uns drin. Ja, bis zum kleinen Zeh runter. Und das müssen wir natürlich aus uns rausmerzen, sonst sind wir schlechte Verhandlerinnen. Ja, ich würde lieber gute Sachen reinmerzen, genau, als andere Sachen rausmerzen. Wie kriegen wir es rein? Also klar, man kann sich spiegeln, also man kann die anderen fragen, sagt mir doch mal, helft mir ein bisschen, was findet ihr gut an mir? Aber was wäre ein anderes probates Mittel, um einfach dieses gute Ego und das gute Selbstwertgefühl, von dem Wolfgang Krüger spricht, zu bekommen? Ja, also tatsächlich sich es einfach mal bewusst zu machen, auch selber. Ich sage immer, schreibt mal alles auf, was ihr macht und was ihr gut könnt. Und zwar alles. Nicht, was ihr denkt, das irgendwie selbstverständlich ist. Ja, weil das ist auch so eine typische Nummer, dass man sagt, ja, ist ja mein Job. So, ja, deswegen kannst du es trotzdem gut. Und wenn die dann tatsächlich Seiten füllen, dann wird es schon ein bisschen besser und dann bin ich ein großer Freund von Fake it till you make it. Ja, wirklich einfach, das ist auszusprechen, so lange, bis ich es glaube. Weil das ist ja auch schon von der Körperhaltung so. Sie können mal, wenn Sie irgendwie morgens durch den Gang laufen und es kommt Ihnen jemand entgegen, der irgendwie total fix und foxy ausschaut und dem sagen, Mei, du schaust aber gut aus, was beim Friseur, geht's das super, oder? Und sofort wird sich diese Person aufrichten und das mitnehmen. Und genauso rum geht's natürlich andersrum. Aber deswegen kann ich also morgens auch im Spiegel mich anschauen und sagen, du bist echt cool, du bist selbstbewusst, alles ist gut, es wird ein guter Tag. Also dieses sich mit sich selber einfach sprechen. Ja, mich halten ja manchmal ein bisschen für dämlich, also beziehungsweise für total bescheuert durch mein Denken, ich habe einen an der Waffel, da haben die auch alle recht. Weil ich einfach wirklich relativ oft mit mir selber spreche. In allen möglichen Situationen. Selbst wenn ich im Seminar vorne dran stehe und sage, ah Claudia, jetzt wäre mal buchstabieren und so schreiben, dass jeder lesen kann, auch wieder schön. Oder auch sagen, wow, das war eine coole Übung. Okay. Wer verhandelt besser, Ihrer Erfahrung nach, Frauen oder Männer? Das kommt tatsächlich drauf an. Es gibt natürlich bei beiden Sachen, bei beiden Ausnahmen. Generell würde ich sagen, Männer nehmen es einfach nicht so persönlich und verhandeln, nehmen die eher als Spiel und als Herausforderung. Es gibt eine Sparte Männer, die total hohe weibliche Anteile haben, das sind Techniker, also Ingenieure, Informatiker, die einfach sehr auf der sachlichen Ebene sind. Die haben fast alle das gleiche Problem wie Frauen, zumindest bei der Gehaltsverhandlung. Nämlich? Sich selbst nicht verkaufen können und hoffen, dass das Märchen, dass der Chef einen sieht und einen für bestimmte Aufgaben dann weiter nach oben hieft und ihm mehr Geld gibt, dass das Märchen ein gutes Ende nimmt. Und das ist selten der Fall. Die leben auch, bis sie gestorben sind, aber nicht so gut. Die Kunst des Verhandelns ist heute unser Thema und wir bieten Ihnen natürlich kostenlose Tipps für alles, was demnächst bei Ihnen so ansteht. Rufen Sie uns an, stellen Sie Ihre Fragen oder aber erzählen Sie uns auch von Ihren Erfolgen und den Misserfolgen beim Verhandeln im Beruf, in der Familie oder auch in der Partnerschaft. Sie erreichen uns unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie können können uns per Facebook oder Twitter schreiben oder aber Sie schicken eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und Gerd Hodina schreibt über Facebook, Verhandeln setzt voraus, dass die Partner sich auf Augenhöhe begegnen. Somit kann in einem Abhängigkeitsverhältnis nicht von einer Verhandlung gesprochen werden. Herr Krüger, hat er recht, der Herr Hodina? Das stimmt absolut. Wir haben in allen Partnerschaften immer auch Machtprobleme. Und ich gucke, wenn eine Verhandlung beginnt, wie stark ist der andere? Muss ich nachgeben oder ist der andere schwach? Deshalb brauche ich Unabhängigkeit, deshalb brauche ich eigene Freundschaften. Deshalb muss ich darauf achten, auch in einer Partnerschaft notfalls ganz gut auch alleine leben zu können, weil nur dann habe ich die Kraft und habe die Ausstrahlung, dass der andere nachgibt. Und dann brauche ich aber zusätzlich zu diesem Machtproblem auch eine Umgangsform von Respekt. Ich muss sehr darauf achten, wie laufen diese Verhandlungen und schaffe ich im anderen auch das Vertrauen, dass ich auch seine Interessen berücksichtigen werde. Das Entscheidende bei solchen Machtproblemen ist eine gute Streitkultur, dass ich quasi so verhandle, dass jeder das Gefühl am Ende hat, ich habe eine sogenannte Win-Win-Situation, also jeder wird im Grunde gewinnen und in dem Augenblick, wo ich den anderen über den Tisch ziehe oder wo ich das Gefühl habe, ich nutze eine Schwäche aus, fällt mir das eines Tages auf die Füße. Ich möchte mal bei diesem Stichwort Respekt bleiben. Am Anfang einer Beziehung hat man Respekt. Da ist man total verliebt, findet den anderen toll oder die andere. Und im Laufe vieler, vieler Jahre kann es passieren, dass dieser Respekt abhanden kommt, dass man so nebeneinander herlebt und dann auch keine gute Streitkultur mehr hat. Wie kann ich das zurückgewinnen? Sowohl den Respekt als auch die Streitkultur. Wir müssen zunächst einmal eines wissen. Wir haben in den 70er Jahren immer gedacht, wichtig ist vor allem reden, egal wie. Ich muss reden und dem anderen meine Gefühle mitteilen. Und wir haben etwa vor 10, 15 Jahren erkannt, reden ist nicht immer wichtig. Manchmal ist es für eine Partnerschaft sogar wichtiger zu schweigen, dass ich nicht alle Gefühle ausspreche, weil Worte können Waffen sein. Und manchmal ist es besser, im Grunde in Berlin würde man sagen, man hält die Klappe. Mhm. Und hier ist der Respekt besonders wichtig. Und da muss ich wissen, ich darf den anderen, wenn ich etwas sage, nicht verletzen. Und ich muss vor allem darauf achten, dass ich auch die Interessen des anderen wahrnehme. Und ich muss darauf achten, in einer Partnerschaft genügend Anerkennung zu geben. Das, was am ehesten in einer Partnerschaft in die Binsen geht, was kaputt geht, ist zunächst mal die Anerkennung. Ich habe vor einiger Zeit noch eine Umfrage gemacht und da hat dann ein Ehemann seine Frau gefragt, was liebst du an mir am meisten? Und da hat die Ehefrau gesagt, du gehst so gut einkaufen. Die Anerkennung ist das, was am ehesten kaputt geht und dann fehlt das Schmieröl der Liebe. Wir sind dann auch nicht mehr geneigt, dem Partner entgegenzukommen und dann beginnen die Respektlosigkeiten. Und insofern, wir wissen, dass die Anerkennung für uns fast wichtiger ist als Sexualität. Das ist das im Grunde, wovon wir leben. Darauf sind wir innerlich angewiesen. Deshalb müsste man als erstes in einer Partnerschaft darauf achten, dass wir großzügig sind, was Anerkennung, was Loben anbetrifft und dass wir dem Partner genügend, also positive Meldung geben. Frau Kimmich, wie ist das mit dem Reden? Als Wolfgang Krüger gerade darüber gesprochen hat, dass manchmal Schweigen Gold ist, habe ich an uns Frauen gedacht, wir können Männer ja auch totquatschen. Wir können die ja unheimlich bequasseln, sodass die Augen verdrehen und denken, meine Güte, geh mir aus dem Weg. Wie schafft man da ein gutes Mittelmaß? Auch beim Verhandeln natürlich. Ja, genau. Die Gefahr ist tatsächlich bei vielen Frauen, dass sie sich um Kopf und Kragen reden. Dass sie sich unglaublich erklären, dass sie sich unglaublich rechtfertigen, weil wir halt selber immer gerne alles genau wissen und deswegen wollen wir auch immer alles genau erzählen. Und dann kommt oft noch Nervosität dazu und dann geht dieses Denkkarussell im Schädel los und dann quasseln sich halt viele und Kopf und Kragen. Und da ist auch schön die Frage auf Facebook wirklich zu diesem Thema, wenn ich da Angst habe. Ja, Angst ist einfach immer ein schlechter Ratgeber. Und wenn ich mich, natürlich gibt es ein Machtgefälle, wenn ich jetzt einen Vorgesetzten vor mir habe. Aber ehrlich gesagt, ich höre ganz oft die Frage, ja, aber wenn mir der dann kündigt, wo ich sage, yeah, wie wahrscheinlich ist es, dass sie wegen einer höheren Gehaltsforderung wirklich gekündigt werden? auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, dann sind die meisten allenfalls bei 1 bis 2. Und ich empfehle zum Beispiel dann auch wirklich direkt zu sagen, ich bewerbe mich mal, und zwar bewerbe ich mich am besten mal bei 2, 3, 4, 5 Unternehmen, zu denen ich nicht will. Also die, was weiß ich, wenn ich in München sitze und nicht nach Hannover will oder also mich räumlich nicht verändern will oder wenn ich zu einer bestimmten Branche nicht will oder sowas. Weil wenn ich den Job nicht will, dann habe ich wiederum eine andere Machtposition und dann kann ich es ausprobieren. Und wenn ich dann das ausprobiert habe, dann kann ich dieses Gefühl, dieses Gute, wenn es denn nämlich geklappt hat, 40% meiner Klientinnen und Klienten nehmen diesen Job dann an, weil es einfach derart gut bezahlt ist, dass sie sagen, okay, dann gehe ich halt 2 Jahre nach irgendwo hin oder gehe 2 Jahre, sonst mache irgendwie eine andere Branche oder ein bisschen den Job verschoben. Also es soll schon der Job passen, aber halt irgendein ein Detail nicht. Und dann schraube ich mir genau dieses Gefühl am besten in ein Marmeladenglas und nehme vor jeder Situation eine große Nase Selbstwertgefühl davon, von dem Guten. Und dann geht es auch leichter. Und wenn ich, das ist das Schöne, was der Kollege gesagt hat, von wegen der Anerkennung, wenn ich weiß, dass es geht, kann ich woanders, auch wenn ich in einem Abhängigkeitsverhältnis bin, ganz anders auftreten. Und wenn ich mir bewusst mache, was kann denn wirklich passieren? Weil wenn deswegen jemand gekündigt wird, dann ist der Job ohnehin nicht der richtige. Wolfram Zimmermann ruft uns an aus München. Schönen guten Morgen, Herr Zimmermann. Ja, guten Morgen. Ihre Frage oder Ihre Erfahrung zum Thema Verhandeln? 2 Sachen. Das erste, dass ich immer wieder feststelle, sei es privat, aber auch wenn verhandelt wird in einer Talkshow von Promis, dass sich Menschen nicht mehr zuhören können. Dass jeder nur seins loswerden will. Und als zweites möchte ich sagen, dass ich auch immer feststelle, es gibt ja die Verstandesebene und die Gefühlsebene, dass das viele Menschen vermischen. Und dann gibt es Probleme. Ja. Das wollte ich dazu sagen. Ich glaube, das sind 2 ganz wichtige Aspekte. Danke dafür, Herr Zimmermann. Frau Kimmich, diese Gefühlsebene, die Wolfram Zimmermann anspricht, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Frauending, dass wir beleidigt sind oder dass wir uns ganz schnell verunsichern lassen, statt einfach versuchen, möglichst sachlich an eine Verhandlung ranzugehen. Naja gut, ich denke, die Gefühle sind nun mal einfach dabei, aber das Schöne ist, wir haben nur Gefühle, wir sind sie nicht. Ja, und auch mal hinzuhören und zu gucken, okay, warum kommt denn dieses schlechte Gefühl? Warum glaube ich denn, dass ich es nicht wert bin? Warum habe ich Angst? Also zum Beispiel Training ist eine ganz gute Geschichte, die für, also Unsicherheit und Angst kommt oft davon, dass ich einfach nicht weiß, was ich tue. Jetzt, wenn Sie Sport machen, ja, so ein Olympiateilnehmer braucht 10.000 Stunden, bis er irgendwie an der Olympiade teilnimmt. Wenn ich Sie jetzt frage, wie oft haben Sie Gehaltsverhandlungen schon geübt, dann können es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weiter runtergehen. Ja, könnten 9.995 mal fehlen. Und dann kann ich einfach für dieses, wenn ich dieses schlechte Gefühl wahrnehme, vielleicht nicht direkt in der Verhandlung, ja, weil das könnte dann natürlich uns doch wieder schwächen, aber dass ich einfach mal gucke, okay, woher kommt es denn? Dann kann ich damit auch umgehen und was tun. Und manchmal ist es auch so, dass man sich ärgert und dann darf man es, finde ich, auch sagen. Also dieses, das alles nur auf der Sachebene, das ist ja das Problem. Eine Verhandlung findet ja allenfalls zu 30-40% auf der Sachebene statt. Der Rest ist Macht, der ist Beziehung, der ist alles andere. Aber da findet, und auch auf diesen Ebenen sollte ich mich bewegen können, weil sonst nur auf der inhaltlichen, das ist eben wieder auch das Technikerproblem, oder dass Frauen auch oft zum Beispiel, ja, dass manche Gehaltsverhandlungen eigentlich abends an der Bar geführt werden, also die inoffiziellen, ja. Und Frauen gehen dann beim Seminar schon mal um 9 ins Bett, damit sie am nächsten Tag um 9 wieder fit sind, und die Jungs haben sich abends die guten Jobs gesichert und die Gehaltsverhandlungen. Also das sind einfach so Spielvarianten, wo wir gerade als Frauen drüber nachdenken können, was kann ich denn tun und was würde mir denn auch helfen oder was, wo kann ich denn wie auch mal über meinen Schatten springen? Herr Krüger, das Erste, was Wolfram Zimmermann gesagt hat, war, wir hören uns nicht mehr richtig zu. Die Kunst des Zuhörens geht verloren. Auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wenn ich mich dann in meinen Chef oder in meinen Partner hineinversetze, von dem ich ja was haben möchte, dass ich lerne, dem zuzuhören und dass ich eventuell auch schon wirklich ahne, in welche Richtung der denken könnte? Sie haben das ja bei vielen Ehepaaren, sobald der eine irgendwas sagt, dass man sofort im Grunde erwidert und während der andere spricht, sofort überlegt, welche Gegenargumente könnte ich bringen. Und da müssen wir natürlich vor allem lernen, es gibt eine Kunst des Zuhörens, wo ich ein Gespräch sehr beruhige, weil der Partner plötzlich merkt, der Betreffende ist jemand, der sich wirklich Mühe gibt, zunächst einmal rauszufinden, was ich eigentlich will. Das ist also ganz zentral. Und dann wollte ich noch sagen, wir brauchen natürlich bei einem guten Gespräch beides. Wir brauchen Gefühl und Verstand. Und das eigentliche Problem ist, dass ich gelegentlich bei dem, was ich tue, eine Erfolgskontrolle machen sollte. Wir haben in vielen Ehen das Problem, es gibt immer Schallplattengespräche. Also immer und ewig die gleichen Gespräche, die eigentlich nichts helfen. Das heißt, die Frau taktet den Mann im Grunde zu, irgendwann fängt sie an zu weinen oder es wird dann irgendwie etwas lauter. Und diese Gespräche helfen nichts. Und da muss ich überlegen quasi, irgendwann auch mit dem Verstand, auch mit Hilfe einer guten Strategie, nicht viele Frauen lehnen es leider ab, dass man dann auch eine Strategie braucht, also eine bestimmte Taktik, die ich mir vorher überlegt habe, welche Strategie könnte jetzt richtig sein? Wie könnte diese Taktik denn aussehen? Wie könnte denn die Strategie aussehen? Na, wenn ich dreimal Dinge gesagt habe, ziehe ich mich zurück. Ja, da dünne ich etwas die Beziehung aus. Und ich habe zum Beispiel eine Frau in Therapie gehabt, die mit einem türkischen Mann zusammen war. Und dieser türkische Mann machte nichts, also absolut nichts im Grunde im Haushalt. Und sie hat jahrelang geredet. Und ich habe ihr gesagt, hören Sie damit auf. Fahren Sie mit den besten Freunden an die Ostsee und warten Sie einige Tage. Und der Mann rief jeden Tag im Grunde an. Und als sie zurückgekommen ist, hat er gefragt, sag mal, was kann ich tun, damit du mehr zu Hause bist? Ja, er war also so weit, dass er bereit war, endlich einmal etwas zu ändern. Kann man auch Regeln festsetzen für ein Gespräch, dass man sagt, so, wir machen das jetzt mal so, wir beide, wir hören uns jetzt eine Minute lang oder zwei Minuten lang jeweils zu, ohne zu unterbrechen? Oder ist das albern? Solche Regeln kann man machen. Das gab es ja in den 70er, 80er Jahren, dass es regelrecht Gesprächskreise gab, wo man überlegt hat in einer Ehe, dass man sich einmal in der Woche unterhält und dass man immer nur Ich-Botschaften gegeben hat. Also solche Regeln sind im Grunde gut. Und ich mache eines zusammen mit meiner Frau, dass wir gelegentlich überlegen, dass jeder darf einen Wunsch äußern. Und jeder darf sagen, was er sich vom Partner im Grunde wünscht. Und der andere sollte sich ernsthaft bemühen, das zu erfüllen. Und das Erstaunliche ist, dass wir dann, wenn wir wissen, dass wir etwas bekommen vom anderen, dass der andere sich auch bemüht, dass es eine gleichzeitige Bemühung ist, sind wir oftmals viel mehr bereit, uns auch zu ändern und irgendwas zu tun, als wenn das nur einseitig ist. Schön. Wann haben Sie das letzte Mal gemacht? Ich glaube, vor 4 Wochen. Und hat funktioniert. Ich frage jetzt nicht, was Sie sich gewünscht haben, aber es hat funktioniert. Ja? Das funktioniert, weil wir immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es ist so eine Form von Gerechtigkeit in der Beziehung, ja, dass ich was bekomme und dass ich was gebe, sind wir also viel eher geneigt, dem Partner auch entgegenzukommen. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen sehr für diesen Anstoß aus München. Und Herbert Mayer hat die 0800 22 54 22 54 gewählt, ruft uns an aus Schaundorf bei Stuttgart. Schönen guten Morgen, Herr Mayer. Guten Morgen. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht beim Verhandeln? Ja, das ist so. Ein Freund hat mir erzählt, dessen Chef hat ihm vor etwa 2 Jahren eine Lohnerhöhung versprochen und bis heute nichts erzählt. Dann hat er ihn mal drauf angesprochen, ja, wie sieht es denn aus mit mehr Geld? Und dann sagte der Chef, ja, erstens mal, das hätte nicht für alle Mitarbeiter gegolten. Der Chef hat es aber auf einer Betriebsversammlung, hätte das der dem Mitarbeiter erzählt. Und er hat noch mal drauf angesprochen und dann bekam er zu hören, ja, rechnen Sie doch Ihre Urlaubszeit und Ihre Krankheitszeit ab und rechnen Sie sich einen neuen Durchschnitt aus und dann haben Sie doch mehr Lohn. Mhm. Und was hat der Kollege, was hat Ihr Freund darauf erwidert? Ja, er hat erkannt, es ist gerade ein ungünstiger Zeitpunkt bei dem Chef und dann hat er versucht mit Argumenten, ja, wird alles teurer. Unsere Firma, die Auftragslage ist bestens. Ich leiste meinen Beitrag dazu, denn ja, die Auftragslage gut abzuarbeiten. Mhm. Aber das ging da irgendwie wie gegen eine Wand gesprochen, oder? Mhm. Das ist ja wichtig, Frau Kimmich, weil Herr Mayer auch gerade gesagt hat, er hatte so seine Argumente und eins davon war, alles wird teurer. Zieht so ein Argument? Oder zu sagen, ich muss mein Haus abbezahlen? Nein. Also das ist sogar das absolute No-Go, weil der Deal ist ja Leistung gegen Geld. Also ich habe meine Leistung abgegeben, das finde ich ein sehr gutes Argument, das auch noch untermauern. Aber zu sagen, alles wird teurer, ich meine, da würde ich als Chef sagen, gut, dass Sie mich daran erinnern, ich werde die Gehaltserhöhung mir selber auszahlen, weil bei mir wird auch alles teurer. Ja, also das ist ein echt No-Go-Argument. Ich höre es auch oft, wenn die Leute hier nach München gehen, in München ist alles teurer, da wird zwar tatsächlich teilweise deswegen auch mehr Gehalt bezahlt, aber das kann nie das Argument sein. Was sind gute Argumente? Gute Argumente sind wirklich zu wissen, sich vorher eine Projektliste zu erstellen, zu sagen, was habe ich gemacht, also an welchen Projekten war ich beteiligt oder welche Aufgaben hatte ich, was ist mein persönlicher Anteil, also was habe ich ganz persönlich geleistet und jetzt die wichtigste Spalte in dieser Vorbereitung, der Nutzen für das Unternehmen. Mhm. Weil ich kaufe ja auch keine Thermoskanne, sondern warmen Kaffee. Ja, das heißt, wirklich sich Gedanken zu machen, was bringt meine Tätigkeit dem Unternehmen oder je nach Cheftyp, vielleicht sogar dem Cheftyp, also wo kann der zum Beispiel glänzen? Also das ist die wichtigste Argumentation. Allerdings in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, wenn das schon 2 Jahre her ist, allgemein gesagt wurde und dann 2-mal abgewiegelt würde, würde ich sagen, neu bewerben. Also so hart es klingt. Entweder um einen Marktcheck zu machen und zu gucken, ich kriege woanders was und dann damit hinzugehen und zu sagen, ich würde gern bei euch bleiben, aber ich habe hier ein finanzielles Problem in Höhe von 500 Euro im Monat oder was auch immer. Oder halt wirklich sich klar zu machen, also wer 3-mal fragt und nichts kriegt, wird auch beim 4. Mal nichts kriegen. Das ist leider die traurige Wahrheit. Herr Krüger, würden Sie auch dem Freund von Herbert Mayer raten, bewirb dich irgendwo anders? Ja, unbedingt. Wobei man sagen muss, ich bin mehr natürlich der Experte für Partnerschaftsprozesse. Und wir haben hier in den Partnerschaften noch ein anderes Problem, nämlich es geht in den meisten Fällen nicht um Sachprobleme, also um ganz harte Fakten, wo können wir wohnen oder so. Es geht, dass der Hauptkonflikt, den wir in Partnerschaften haben, ist der von Beziehung, von Nähe. Von Nähe, von Anerkennung, von Erotik. Das ist der Hauptkonflikt. Und hier ist das Problem, dass wir Nähe und dass wir Anerkennung oft nicht einfordern können, sondern es gilt vor allem das Gummibandprinzip. In dem Augenblick, wo ich mich zurückziehe, kommt der andere eher an. Wenn ich selbstständiger bin, bekommt der andere wieder mehr Sehnsucht. Und da ist das Hauptproblem, dass ich häufig dann anfange, mich zu beschweren und dass sehr viele Frauen den Männern sagen, du musst mehr reden oder ich möchte mehr Nähe haben oder du bist zu distanziert, zu reserviert, was häufig stimmt, aber dennoch eine falsche Konsequenz hat, weil ich vor allem dann, wenn ich mich eher etwas rarer mache, mich etwas zurückziehe im Grunde, den anderen dazu bringe, auf meine Wünsche einzugehen. Mhm. Herr Mayer, um nochmal auf den Tipp von Frau Kimmich zurückzukommen, wissen Sie, ob Ihr Freund sich woanders beworben hat? Er hat mal eine Andeutung gemacht, ja. Er hat sich beworben, aber nur Absagen. Und ich denke, das liegt am Alter. Ich weiß nicht, mit 56, wie sind da die Chancen? Die sind wahrscheinlich nicht mehr so wie mit 36. Ja. Noch ein anderer Gesichtspunkt von mir. Denken Sie, der Chef will den loshaben, aber für eine Kündigung reicht es nicht. Der weiß ihn doch noch ein bisschen zu schätzen. Und deswegen hält er finanziell an einer kurzen Leine. Frau Kimmich, das klingt schon nach einer etwas verfahrenen Situation, ne? Ist mit Sicherheit eine verfahrene Situation. Ob der denn jetzt loswerden will, halte ich erstmal für eine Unterstellung. Ich würde trotzdem dort auch immer wieder dranbleiben und im Zweifel auch mal den steten Tropfen höhlt den Stein und dann halt alle 2 Wochen mit einem neuen Erfolg oder mit einem neuen geleisteten Aufgabe vor dem Chef stehen, bis es dem einfach so auf den Zeiger geht, dass er irgendwann sagt, gut, dann gebe ich lieber 200 Euro mehr aus, als dass ich mir das jetzt noch alle 2 Wochen anhöre. Auch das kann natürlich funktionieren. Ja, natürlich ist es leichter, sich mit 36 zu bewerben als mit 56 und die Wege sind halt andere. Also ich würde Ihrem Freund einfach vorschlagen, dass er sich alle seine Connections mal anschaut, wen er wo kennt, wen er fragen kann, um da wirklich auch mal zu schauen, gibt es nicht einfach doch eine andere Chance. Es ist leider in Deutschland so, dass wir schon ab 45 zum beruflichen Alteisen zählen, außer wir sind halt extreme Experten. Das ist leider so, ja. Es ist einfach schwieriger, wobei die Unternehmen jetzt dank Fachkräftemangel auch wieder ein Stück umdenken müssen, weil es einfach die Leute dann nicht gibt in der Menge. Aber tatsächlich, ich glaube, ist das wirklich ein großes Selbstwertthema auch da, sich einfach mal, dass Sie Ihrem Freund sagen, er soll sich bitte klar werden, was er kann, an sich selber glauben, weil das hört sich gerade nicht so an, als ob er das noch täte, und dann einfach mal rausgehen und sich wirklich aktiv umschauen und auch da, wenn die Bewerbungen gar nicht fruchten, wirklich auch mal zu einem Experten gehen und mal ein Stündchen investieren und sich einfach Bewerbungen anschauen lassen, weil wenn nämlich diese Unzufriedenheit und die Unsicherheit schon aus dem Bewerbensanschreiben rausspringt, dann ist es natürlich noch schwieriger. Und Herr Mattmeier, erstmal ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Stuttgart und toi toi toi für den Freund. Und ich würde gerne, Frau Kimmich, jetzt bei diesem Punkt bleiben, der Freund könnte ja auch üben. Also ja. Üben. genau. Wie übe ich das denn? Stelle ich mich vor einen Spiegel und denke, da ist jetzt der Chef auf der anderen Seite und guck mal, wie ich wirke? Oder wie übe ich? Gehe ich zu Ihnen? Gehe ich zu einem Coach? Gehe ich zu einem Fachmann? Also der erste Schritt ist tatsächlich erstmal sich zu überlegen, was kann ich, was will ich? Also das sich erst zu überlegen, sich dann aufzuschreiben und dann einfach erstmal nur auszusprechen. Ja, also ich kann mich vor den Spiegel stellen. Wir haben ja auch alle diese lustigen Handys mit Videofunktionen. Also sich aufnehmen ist auch einfach eine gute Idee, weil dann sehe ich, ob ich immer den Kopf schräg halte, was Frauen gerne machen, ja. Und dann immer anzeigen, ich bin schon, hab schon verloren, du kannst mich beißen. Oder aber auch ich höre dann, ob ich zum Beispiel hoch werde in der Stimme, ja. Frauen neigen ja dazu, da mal ganz schnell zu sprechen und in der Pressspannung und dann geht gar nichts mehr. Ja, dann kriegen die anderen Ohrensausen. Also sich einfach mal zu beobachten, wie mache ich es denn? Und wenn ich es einfach mal 50 Mal ausgesprochen habe, selbst wenn ich noch nicht dran glaube, wird es auf alle Fälle sicherer. Und natürlich kann ich zu mir, zu diversen anderen Kollegen gehen, uns einfach dort mal mit fachmännischer Hilfe üben. Ich fand es sehr lustig, dass neulich mal eine Klientin zu mir gesagt hat, weißt du, mit dem Schmarrn komme ich zu dir, da belatsche ich meine Freundin nicht und dich bezahle ich dafür, dass du dir den Schmarrn anhörst. Also auch die Freiheit einfach, ja eben nicht die Freunde damit zu belatschern, in Anführungszeichen, sondern einfach den Profi, den bezahle ich dafür, der gibt mir ein vernünftiges Feedback, der gibt mir auch ein objektives Feedback, ja, das ist ja auch manchmal schwierig von der Seite, und dann aber tatsächlich auch mit Freundinnen oder mit Freunden einfach an den Küchentisch setzen und üben, ja, und Spaß haben und sich besonders witzige Antworten auszudenken oder sowas, so dass das Ganze seinen Schrecken verliert. Ich befürchte allerdings, dass da noch eben dieser Schritt vorher wirklich, wenn die Bewerbungen nicht funktionieren, also wenn keine Einladungen zum Gespräch kommen, dann kommt es ja gar nicht erst zur Verhandlung, weil ich praktisch schon im Anschreiben oder im Lebenslauf mich schlecht verkauft habe. Also gutes sich selbst verkaufen oder Selbstmarketing ist ja oft noch der Schritt vor dem Verhandeln, und auch da gibt es natürlich im Internet viele Seiten, die sowas kostenfrei anbieten, aber auch da empfiehlt sich mal der Punkt, zum Profi zu gehen oder aber auch wirklich zu gucken, welche Headhunter sind denn in dem Bereich genau unterwegs, wo ich was suche, und die aktiv anzuschreiben, weil die haben ja ein Interesse dran, mich zu vermitteln. Ne? Herr Krüger, Sie sind ein Profi. Machen Sie in Ihrer Praxis, wenn ich jetzt zu Ihnen komme mit einem Partnerschaftsproblem, machen Sie dann durchaus auch Rollenspiele mit mir? Also spielen Sie meinen Mann, meinen Partner und gucken mal, wie ich so auf Sie wirke? Ich habe vor allem Einzelpersonen in Therapie und ich gucke vor allem, wie fühlt sich denn der Betreffende. Nicht? Frauen machen oft den Fehler, dass sie viele Jahre warten und nichts passiert. Sie haben den Wunsch, dass der Mann in der Küche mir hilft und nichts im Grunde passiert. Und dann sage ich den Frauen, ihr müsst die emotionalen Grundlagen eurer Beziehung ändern, bis hin, dass sie manchmal überlegen, was wäre, wenn ich mit einem anderen Partner zusammen wäre. Sie sollen nicht untreu werden. Untreue und ein Seitensprung kann eine Beziehung ungeheuer belasten. Das kann das Ende der Beziehung sein. Aber dass ich zumindest einmal eine Alternative habe, das wäre so ähnlich im Grunde, als würde ich kündigen und einen anderen Arbeitsplatz haben. Ich muss quasi einen Plan B haben. Und was wäre, wenn ich mir Beziehung habe, wenn ich mich mit anderen Leuten treffe und gelegentlich das Gefühl habe eines leichten Flirts und meinen eigenen Marktwert kenne. Und in dem Augenblick, wo der Partner das merkt, wo der merkt gewissermaßen, ich bin nicht mehr abhängig, sondern ich handle quasi aus einer inneren Kraft heraus, dass ich notfalls gehen könnte. In dem Augenblick ändert sich etwas. Wenn mal wieder das Selbstbewusstsein einer Klientin unter dem Teppich Fallschirm springen kann, dann helfe ich gerne mit meinem berüchtigten Tritt in den Hintern, sagt die Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich, die heute Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit dem Psychologen und Psychotherapeuten Wolfgang Krüger, weil wir über die Kunst des Verhandelns reden. Wie sieht denn dieser Tritt in den Hintern aus, Frau Kimmich? Er fühlt sich vor allem manchmal sehr schmerzhaft an, innerlich wie äußerlich. Ich denke einfach, dieses wirklich sich aus der eigenen Komfortzone bewegen und auch mal rauszugehen und zum Beispiel auch die andere Seite zu betrachten oder eben auch zuzugeben, ja, naja, es ist halt meine eigene Unsicherheit und ich habe gar nicht gefragt, dann kriege ich halt auch nichts. Das sind halt unbequeme Wahrheiten. Wir wissen alle, Lernen ist jetzt nicht immer schmerzfrei. Also vor allem, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn wir einfach irgendwelche Glaubenssätze wegbringen wollen oder durch neue ersetzen, da passiert schon was und ich lasse die Leute halt dann nicht aus. Ja? Das heißt, ich frage dann auch fünfmal nach, sage, das war keine Antwort auf meine Frage. Genau, wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst haben sie tatsächlich oder Ähnliches, sodass die Leute sich dann halt auch selber tatsächlich in den Spiegel schauen müssen. Also man sagt mir immer nach, ich halte den Spiegel gnadenlos vor. Ich weiß zwar nicht, was der arme Spiegel dafür kann, aber. Gibt es denn Klientinnen und Klienten, die auch mit zu hohen Erwartungen kommen? Ja. Es gibt vor allem Klienten, die denken, ich löse das Problem für sie. Also ich höre ganz oft den Satz, Gott sei Dank meistens im Scherz, können Sie da nicht für mich hingehen? Also bei Selbstständigen tue ich das übrigens, ja, dass ich mit Selbstständigen in deren Verhandlungen gehe, weil im Unternehmen gibt es ja auch Vertriebler und Einkäufer und Ähnliches. Also da gibt es eine vernünftige Art und Weise, das zu machen. Bei Angestellten ist es ein bisschen schwierig. Einmal habe ich es wirklich gemacht, dass ich im Auto davor stand und mit Knopf im Ohr übers Handy wirklich dem vorgesprochen habe, weil der so nervös und schier zusammengebrochen ist und den Job unbedingt gebraucht hat. Aber da habe ich selber Blut und Wasser geschwitzt. Das tue ich, glaube ich, nie wieder. Hat er den Job bekommen? Denn? Er hat den Job bekommen und er hat sogar das Gehalt bekommen, was er wollte. Wow. Aber es war für mich, also ich saß da und ich habe halt dann wirklich versucht, nur die Sätze vorzusagen, die er nachgeplappert hat, weil der halt total durch den Wind war. Aber es hat funktioniert. Aber Gott sei Dank, ich brauche es nicht nochmal. Ja. Also kein Angebot hier mit. Und die andere Seite hat das nicht gemerkt? Nee, der hatte so einen Wuschellockenkopf und hatte einfach den Bluetooth-Ding unter den Haaren drunter, ja, und hat es nicht gemerkt. Nee. Wahnsinn. Christine Hasenauer ruft uns an aus Würzburg. Schönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen in die Runde. Ich hätte auch eine Anmerkung zum Gespräch. Ich habe das jetzt schon eine Weile verfolgt. Und zwar, ich habe den Eindruck, dass es schon doch auch möglicherweise ein relativ elitäres Gespräch ist. Insofern, man kann sich überlegen, welche Berufsgruppen möglicherweise gar nicht die Möglichkeit haben, Verhandlungen zu führen. Also wenn wir heute mal daran denken, an Pflegekräfte, Erzieherinnen, ich sag mal Personen, die in Fabriken arbeiten, die nicht mal die Möglichkeit haben, mit den Vorgesetzten möglicherweise auch in ein persönliches Gespräch zu gehen oder sie auch abends nach dem Seminar an der Bar zu treffen. Da glaube ich, gibt es ja auch noch eine Lücke, die noch gar nicht besprochen wurde. Also da brauchen wir gar nicht darüber sprechen, was kann ich denn als Person eigentlich verhandeln, wenn ich niemals die Möglichkeit bekomme. Ja, das ist der eine Punkt, Frau Hasenauer. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir das Ganze ja auch auf Partnerschaften, auf Kindererziehung, weil Sie jetzt auch die Erzieherinnen angesprochen haben, ausweiten. Also diese Kunst des Verhandelns sehen wir so ganz, ganz, ganz weit. Aber ich finde interessant, dass Sie sagen, Erzieherinnen haben nicht die Möglichkeit zu verhandeln. Wieso nicht? Oder ich meine Pflegekräfte, wenn wir uns die heutige Diskussion anschauen, dann wissen wir sicherlich, dass es Berufsgruppen gibt, die, unterbezahlt sind, die sicherlich niemals die Möglichkeit haben werden, da zu verhandeln, also in der Art und Weise zu verhandeln, wie Sie das jetzt beschreiben. Die werden möglicherweise auch nicht bei Frau Kimmich im Büro sein und sich ein Coaching gönnen, weil sie gar nicht die Möglichkeit dazu haben. Frau Kimmich, ist das auch Ihre Erfahrung? Also nee, ist es nicht. Ich glaube, das halte ich für einen sehr, sehr großen Glaubenssatz. Ja, es gibt durchaus Berufe, die einfach schlecht bezahlt wird und wir geben einfach den Leuten, die unser Geld betreuen, geben wir mehr Geld als denen, die unsere Kinder oder unsere Kranken betreuen und das ist auf alle Fälle ein Missstand. Da bin ich sehr Ihrer Meinung. Bloß, ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist selber Krankenschwester gewesen sehr lange und jetzt tatsächlich als Coach für Pflegekräfte und Ärzte und da unterwegs. Das heißt, es geht schon, dass auch dort was verhandelt wird. Die meisten nehmen nur das einfach hin, dass das angeblich nichts geht. Auch an der Universität oder in Tarifverträgen ist es ja auch so, dass angeblich erstmal nichts geht. Und natürlich wird es nicht die großen Schritte gehen. Aber es gibt sehr wohl eine Möglichkeit, und zum Beispiel auch Erzieher können ja entscheiden, ob sie eben für die Stadt arbeiten oder ob sie für eine Privatinitiative arbeiten, wo vielleicht anders bezahlt wird. Also ich denke, auch da ist nochmal genauer hinschauen wichtig. Und ich habe übrigens neulich eine von einem Friseur, an der Empfangstheke steht, eine Dame gehabt, die mehr verhandelt hat. Also die Leute kommen durchgängig aus ganz vielen verschiedenen Berufen. Und ich denke, es geht grundsätzlich immer was. Die Range ist natürlich unterschiedlich, das stimmt schon. Frau Hasenauer, wie sind Sie so als Verhandlerin? Wie schätzen Sie sich ein? Also jetzt auch im Hinblick auf zum Beispiel Partnerschaften, Freundschaften. Da gibt es ja auch immer mal wieder die Streitkultur, von der Wolfgang Krüger vorhin erzählt hat. Sind Sie eine gute Verhandlungspartnerin? Möglicherweise ja. Also ich möchte mich schon als relativ direkte Person bezeichnen. Ich bin auch in einem Umfeld tätig, wo ich auch oft direkt sein muss, wo auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie das auch jetzt eben kurz mal partnerschaftlich erwähnt wurde, ich da auch etwas verwundert war, dass es hier doch eine sehr starke Trennung auch noch gibt zwischen dem, wie man Frauen beschreibt und auch wie man Männer beschreibt. Sicherlich ist dann ein Grundunterschied vorhanden, aber ob das jetzt so, wie das dargestellt wurde, noch heute besprochen werden muss, bin ich tatsächlich etwas überrascht. Was überrascht Sie daran? Also das ist ja die Erfahrung, die Wolfgang Krüger macht in seiner Praxis, sonst wird das nicht erzählen. Die Praxiserfahrung scheint so beschrieben, dass die Frau sich immer wünscht, er soll emotionaler sein und mehr in der Küche helfen. Da würden Sie sagen, wir haben auch noch andere Probleme als nur das. Ich denke ja. Also, und ich hoffe auch, dass Partnerschaften aus mehr bestehen, als nur daraus zu beschreiben, ist in der Küche tätig, was vielleicht auch was damit zu tun hat, wenn er 50 Stunden die Woche arbeiten geht und sie eine halbe Stelle hat, dann ist das möglicherweise einfach mal vordefiniert. Ja. Also das ist mir ein bisschen zu pauschal beschrieben gewesen. Herr Krüger. Wir haben das gleiche Problem natürlich beim Thema Erotik. Wir wissen, dass die Wünsche von Männern, was Erotik anbetrifft, ungefähr doppelt so häufig sind. Männer hätten gerne Erotik ungefähr 1 bis 2 Mal die Woche im Grunde. Tatsächlich haben die meisten Frauen im Durchschnitt nur alle 14 Tage im Grunde Lust. Wir haben tatsächlich zwischen Männern und Frauen teilweise unterschiedliche Bedürfnislagen. Aber ich will noch eines sagen zum Thema, es geht nichts mehr oder man kann nicht verhandeln. Wir haben in vielen Ehen, in vielen Partnerschaften das Problem, dass manchmal gar nichts mehr geht. Und dann empfehle ich einer Person, die zu mir kommt, sie solle etwas verändern, und zwar etwas verändern in ihrem Leben, wo sie überlegt, was habe ich bisher vernachlässigt? Was sind die Dinge, die ich immer aufgeschoben habe? Welche Eigenschaften müsste ich entwickeln? Was ist an mir einseitig? Also was fehlt? Und das Interessante ist, wir alle schieben einen Berg von Dingen vor uns her, was wir immer mal machen wollten. Wenn ich dieses beginne, kriege ich plötzlich eine Stimmung von Lebendigkeit, eine Aufbruchsstimmung. Und das Interessante ist, dass plötzlich das System der Partnerschaft sich verändert und dann Dinge möglich sind. Christina Hasenauer, vielen Dank für Ihren Beitrag aus Würzburg. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer. Sie erreichen uns über Twitter oder Facebook oder aber Sie schicken eine Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Unser Thema heute ist die Kunst des Verhandelns und deshalb sind zu Gast die Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich und der Psychologe und Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Und dem war noch ganz wichtig, das sagen wir Ihnen noch schnell vor den Nachrichten, auf das Thema Humor zu kommen. Davon handelt sein aktuelles Buch. Davon handelt unter anderem die nächste Stunde hier bei Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Und dazu begrüßt Sie Gisela Steinhauer. Wir haben gelacht und gebechert, sagte Konrad Adenauer, als er in Moskau die Rückkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen verhandelte. Brezhnev lieh Brandt eine Badehose und lockerte die Ost-West-Beziehungen. Kohl und Gorbatschow aßen Saumagen und die Mauer fiel. Soweit drastisch verkürzt. Gelungene Beispiele für historische Verhandlungen, die sich mühelos durch aktuelle Beispiele ergänzen lassen. Denn für alle Verhandlungen gilt ja, man braucht eine gute Atmosphäre. Egal ob im Beruf, in der Liebe oder in der Kindererziehung. Und wir reden heute bei Deutschlandfunk Kultur genau darüber und unter anderem, wie sich diese gute Atmosphäre herstellen lässt. Meine Gäste sind die Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich und der Psychologe Wolfgang Krüger, der ein Buch geschrieben hat, Humor für Anfänger und Fortgeschrittene. Welche Rolle spielt Humor bei Verhandlungen, Herr Krüger? Wir wissen, dass die Sachthemen erst an zweiter Stelle kommen. Das Entscheidende ist die persönliche Beziehung, die ich habe. Das Entscheidende ist, dass da etwas schwingt. Und alle Diplomaten wissen, dass der Humor, dass man miteinander lachen kann, dass man damit auch Spannungen aufhebt, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das wusste Adenauer, das wusste Genscher. Man hat tatsächlich miteinander gelacht. Man hat auch miteinander im Grunde gesoffen. Ja. Und das Interessante ist, auf der Webseite der Schweizer Botschaft steht, wer sich dort bewerben will als Diplomat, sollte über Humor verfügen. Also, ist das wahr? Das steht auf der Webseite. Ja, das steht dort. Und insofern, sagen wir, ist Humor auch in Partnerschaften ganz entscheidend. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich den Partner zutakte, ihm Vorwürfe mache oder ob ich mit ihm durch die Küche tanze und ihm sage, weißt du, du bist so ungeheuer chaotisch im Grunde, ja, ich liebe dich, aber könnte das nicht anders werden? Also alle Dinge, die wir etwas humorvoller vorbringen, können mitunter, nicht immer, können mitunter im Grunde beim Partner eher eine Veränderungsbereitschaft auslösen. Antje Viehweger ruft uns an aus Leipzig und hat, glaube ich, auch einen Beitrag zur Partnerschaft. Schönen guten Morgen, Frau Viehweger. Guten Morgen. Ja, also ich stimme da dem durchaus zu, was Herr Krüger gerade sagte in Bezug auf Humor. Ich habe nur vorhin aufgehorcht bei so ein, zwei Dingen, wo es so generell um die Gesprächskultur ging und um das Zurückziehen von einem Streit, diesen sogenannten Gummibandeffekt, ne? Haben Sie es, glaube ich, genannt. Ja. Und genau, da wollte ich nochmal ansetzen und halt so ein bisschen, ja, mal fragen, ob das wirklich so hilfreich ist, wenn man sich zurückzieht, wenn man doch eigentlich in den Dialog gehen möchte oder sich auch nach anderen umschaut, wie Herr Krüger sagte, um den Marktwert zu checken, dann passiert was, dann kommt was vom Partner meistens. Ne? Das verhindert ja eigentlich den Dialog und das Gespräch und das Aushandeln, das Erklären, was man eigentlich ja möchte und propagiert so ein bisschen den leichteren Weg des ja, des Weggehens oder des Ausweichens. Und da wollte ich einfach nur mal fragen, ob das, ja, oder wie das genauer zu sehen ist, ob ja. Ich hatte es ein ganz kleines bisschen anders verstanden, aber Herr Krüger, erklären Sie es bitte nochmal, wie Sie es gemeint haben. Dankeschön, Frau Viehweger. Also ich finde die Frage ganz wunderbar, weil wir merken, wie vielschichtig diese ganze Thematik eigentlich ist. Natürlich müssen Sie, wenn Sie einen Streit haben, möglichst in einer Bindung bleiben, sie müssen reden, sie sollen sich ja nicht schmollend zurückziehen, gekränkt, das würde das nicht besser machen. Aber wir haben in jeder Streitsituation oder in jedem Konflikt verschiedene Ebenen. Das eine ist die Beziehungsebene, wo sie in dieser Beziehung und in dem Gespräch im Grunde bleiben. Aber was passiert, wenn ich merke, das Gespräch wird verbissen? Wenn ich merke, dass plötzlich hier eine Wand sich auftut, wenn die Sache schwierig wird. Und dann wäre es gut, dass ich eine Doppelstrategie habe, nämlich, dass ich möglicherweise einen Kurs mache an der Volkshochschule, dass ich lerne zu tauchen und ich merke plötzlich, wie sich die Lage quasi entspannt, weil ich nicht mehr so auf den Partner quasi draufhocke, sondern weil ich ihm die Gelegenheit gebe, die Beziehung fängt wieder an zu atmen, ich gebe ihm die Gelegenheit seinerseits, sich zu entschließen, etwas zu verändern. Und insofern brauche ich zum einen die Fähigkeit, Nähe zu belassen und zum anderen aber so meinen eigenen Weg zu gehen, dass der andere die Freiheit spürt, sich für eine Sache zu entscheiden. Mhm. Frau Viehweger, leuchtet Ihnen das ein? Ja, also wenn es so in dem Sinne gemeint ist, dass man halt ein bisschen was für sich tut, ne, und auch sich um sich kümmert und dann vielleicht freier in Gespräche gehen kann oder sich auch nochmal besinnt, was man eigentlich sagen möchte, ist das einleuchtend. Wenn es halt wirklich dann dabei bleibt, dass man trotzdem die Dinge und seine Gefühle und was man eben übermitteln möchte, auch trotzdem noch überbringen kann, ja, und die nicht mit ausweichendem Verhalten zurückzieht oder zurückhält. Ne? Wie gut können Sie das? Sind Sie eine gute Verhandlerin? Also ich gehe oft ins Gespräch und ich merke eben an verschiedensten Gesprächspartnern, dass, wie gesagt, da nicht so ein Zugang zu den Gefühlen da ist, dass man das nicht so ausdrücken kann, manchmal auch nicht möchte. Und wenn das verbunden ist mit, ich muss jetzt die Wahrheit sagen oder etwas zugeben, was auch nicht so angenehm ist, ne? Mhm. Dann wird es halt schwierig. Und dann finde ich es eben besser, so Strategien zu haben, eher auf sich zuzugehen, als von sich wegzugehen. Ne? Wann ist denn eine Verhandlung für Sie eine erfolgreiche Verhandlung? Also es gibt ja Leute, die wollen unbedingt gewinnen und es gibt die, die auch zufrieden sind und vor allen Dingen sehr zufrieden sind, wenn es einen Kompromiss gibt. Wie ticken Sie da? Also erfolgreich ist für mich, wenn es ehrlich bleibt. Ne? Mhm. Und egal wie das Ergebnis oder das Resultat dann ist, wenn man wirklich dann sich später mal so ein bisschen zurücklehnt und das sacken lässt und dann sagt, stimmt, da hat jemand recht, auch wenn ich es in dem Moment vielleicht nicht so annehmen konnte und ach ja, jetzt habe ich wirklich das gesagt, was mir wichtig ist. Also wenn das ehrlich bleibt, dann finde ich, ist eine Verhandlung erfolgreich. Ne? Auch wenn man vielleicht mit ein paar Minuspunkten in der Tasche dann da rausgehen muss oder ja, für einen Job vielleicht ein kleines bisschen Schwierigkeiten mal aufgewühlt hat, die ja aber vielleicht auch was bringen können. Das finde ich super, Frau Kimmich, dass Antje Viehweger sagt, Ehrlichkeit ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich denn jetzt meinem Chef ganz ehrlich auch mal Kritik sage, wenn ich sage, pass mal auf, hier ist eine Wahnsinnsarbeitsbelastung, ihr lasst hier eure Firma auf unserem Rücken Gewinne machen, dann bin ich zwar ehrlich, aber habe natürlich auch schon wieder Angst, dass mir das irgendwann dann doch mal hintenrum heimgezahlt wird. Naja, Angst ist, wie gesagt, einfach grundsätzlich ein schlechter Ratgeber. Also die zu identifizieren und mit der was zu machen und dann nochmal neu drüber nachzudenken, ist sowieso eine gute Geschichte. Und ich denke, wenn denn ein ehrliches Feedback mit einem Chef nicht geht, ja, ich weiß, da draußen wird immer gesagt, es gibt keine Jobs und man kriegt keinen anderen. Ich glaube einfach, wenn man einfach lang genug sucht, ja, es kann auch mal länger dauern, dann geht es schon. Aber es kommt da, glaube ich, sehr drauf an, was für einen Cheftypen ich vor mir habe, ja, oder welche Chefin. Also wenn ich eine reine Daten-Zahlen-Fakten-Variante vor mir habe, dann geht es sehr gut, weil dann will er das wissen und dann will er was verbessern. Wenn ich einen Machtmenschen habe, muss ich sehr geschickt verpacken. Dass ich den nicht angreife oder beziehungsweise, dass ich dann vorher schon echt mal auf Augenhöhe überhaupt komme, damit der mir Respekt zollt, ja. Und wenn ich irgendwie so einen mitreißenden Entertainer habe, dann ist es schwierig, wenn dem sein Licht dann nicht mehr erstrahlt. Wenn ich dem aber gleichzeitig eine Lösung anbiete, wie sein Licht weiter erstrahlen würde und er trotzdem und ich weniger Arbeitsbelastung dadurch kriege, dann wird er die Lösung vielleicht auch gut finden. Und der letzte Tipp sind so bei mir die loyalen Unterstützer, die reinen Beziehungsmenschen, auch denen und sagen, weißt du, ich mache hier echt gerne einen guten Job, aber ich kann einfach nicht mehr. Ja. Also ich denke, es ist extrem abhängig davon, wen ich gegenüber habe. Mhm. Frau Viehweger, vielen Dank für den Anruf aus Leipzig. Wir kommen zu Rina Trina, die uns über Facebook schreibt, mein letzter Chef, Typ netter Kumpel, wirkte vor Jahren eine von mir begonnene Lohnverhandlung mit den Worten ab, ich kann dich auch entlassen. Was hätte ich diesem Totschlagargument entgegensetzen können? Nichts, vor allem nicht, weil man mit solch einer Antwort beim besten Willen nicht rechnet. Augenhöhe, eher Ausnutzen meiner damaligen Situation. Ja, das ist, also Ausnutzen der damaligen Situation klingt schon so, als wäre da einfach ein sehr großes Abhängigkeitsverhältnis und vielleicht auch im Nicht-Job-Rahmen noch irgendwas anderes, worum sich einfach auch nicht großartig um was anderes gekümmert werden kann. Und es ist natürlich eine klassische Killer-Phrase, ja, auch zu sagen, naja. Widerlich, kann dich auch entlassen. Also furchtbar, klar. Bloß die Frage ist, dass ich das nicht habe, also ich habe sogar die beste Antwort, die ich jemals gehört habe, eine Klientin von mir hat mir erzählt, die Chefin hat zu ihr gesagt, du hast wohl den Arsch offen, wie sie, also Originalzitat, ja, sonst würde ich das hier nicht sagen, dass wie sie mehr Geld wollte. Also da sind draußen schon echt Killerphrasen unterwegs und ja, sie sind in diesem Moment natürlich völlig vor den Kopf geschlagen. Ich in meinem Trotz wäre wahrscheinlich aufgestanden, gegangen und hätte gesagt, ist mir doch egal, dann ich kann auch selber kündigen, aber das ist jetzt mein persönlicher Trotz dabei. Ich glaube einfach, dann in dem Moment daheim gehen, sich wirklich was Gutes tun, sei es ein guter Kaffee, eine heiße Badewanne, ein gutes Buch und sich dann aber bitte wirklich ernsthaft dran setzen, sich einen anderen Job zu suchen oder aber auch zu hinterfragen, war der vielleicht an dem Tag selber nur schlecht drauf, wenn es Marke guter Kumpel klingt, so ein bisschen auch ehrlich gesagt ironisch. Da muss man einfach mal genauer hingucken, was könnte da dahinter gewesen sein und auch wirklich am nächsten Tag nochmal hingehen und sagen, sag mal, du hast wohl nicht mehr alle Zacken auf der Krone, du kannst so nicht mit mir reden. Also vielleicht nicht in dem Tonfall, aber einfach wirklich zu sagen, ich finde es nicht in Ordnung, wenn du so mit mir redest, wenn man per Du ist oder halt dann das Entsprechende nochmal per Sie. Sagt die Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich, die unter anderem Informatik studiert hat, eine Jugendsurfschule auf Korsika geleitet hat, 20 Jahre Turniertänzerin in lateinamerikanischen Tänzen war und leidenschaftlich gerne coacht. Wo, Claudia Kimmich, liegen die Parallelen zwischen Tango und Verhandeln? Ja, mich fragt immer jeder bei meinem Titel Verhandlungstango, ja, so wie auch das Buch heißt, ob ich völlig einen an der Waffel habe. Und wir wissen ja schon, dass das stimmt. Ich habe irgendwann festgestellt, abgesehen davon, dass es beides meine Leidenschaften sind, dass es das Gleiche ist. Ja? Vom Aufbrezeln, also der Vorbereitung über das Darf ich bitten, dann wäre ja Verhandeln und Tanzen total lustig, wenn man nicht so einen blöden Partner auf der anderen Seite hätte. Also die Partnerwahl. Die verschiedenen Partner dann den Korb kriegen, ja, im Umgang mit dem Nein, ganz, ganz heißes Thema. Ja, ich sage immer, Nein ist ein ganzer Satz für alle, die sich rechtfertigen und erklären. Und hin zum gemeinsamen Rhythmus. Ich weiß nicht, ob Sie diese Silent-Discos kennen, wo alle Kopfhörer aufhaben und dann miteinander tanzen. Und ich mich immer frage, ob die zwei verschiedene Kanäle hören, wenn die dann eher gegeneinander nahkampfmäßig tanzen. Aber über den gleichen Rhythmus dann führen und führen lassen gehört natürlich dazu. Und das Ganze sollte sowohl beim Verhandeln als auch beim Tanzen in einem fulminanten Schlussapplaus auf Augenhöhe enden, sodass ich auch mit diesem Applaus getragen von der Fläche, egal ob das das Verhandlungs- oder ein anderes Parkett ist, gehen kann. Aber ist das realistisch, dass beim Schlussapplaus alle beide zufrieden sind? Zufrieden sind nicht, aber auf Augenhöhe auseinandergehen. Und das ist auch so schön, wir haben ja hier auch diese Paargeschichten. Im Job geht es nicht um Liebe, da geht es um Respekt. Und respektvoll auseinandergehen kann ich auch, wenn es nicht geklappt hat. Ja, also eine meiner Klientinnen hat zum Beispiel mal, der wurden wirklich 32.000 geboten für eine Stelle als Softwareentwicklerin, als Doktorin der Mathematik. Und dann ist es so grantig geworden, dass sie zusammengepackt hat, aufgestanden ist, denen die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, oh, ich wusste nicht, dass es sich um einen Halbtagsjob handelt. Dann ist es für mich nicht interessant. Und das ist Augenhöhe. Die hat 3 Jahre später den Job für 63.000 bekommen, weil der Personaler sich natürlich an sie erinnern hat. Also Augenhöhe heißt nicht immer Zufriedenheit, aber es heißt respektvoll auseinandergehen. Beim Tanzen tritt man sich auch auf die Füße. Tut man auch das auch bei Verhandlungen? Ja. Und blöderweise, zum Beispiel die Machtmenschen treten auch gerne mal absichtlich auf die Füße. Wir hatten ja gerade dieses Beispiel mit, ich kann dich auch entlassen. Ja, das ist ein ganz klares absichtlich auf die Füße treten. Und dann ist die Frage, trete ich zurück oder halte ich es aus? Oder und ganz oft passiert es natürlich auch unabsichtlich. Also es passiert in beiden Ecken sehr viel. Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, deren Namen ich jetzt mal nicht nenne, weil sie schreibt, dass sie am kommenden Montag einen Termin bei ihrem Chef hat. Toi, toi, toi. Und sie möchte Verhandlungen führen und schreibt, dass sie sich gut vorbereiten möchte und erklärt auch schon, dass sie in kurzen Sätzen auf ihre bisherige Leistungen aufmerksam machen möchte und die letzten Projekte und ihre Aufgaben erwähnen möchte. Und nun fragt sie, würde man auch die derzeitige Arbeitssituation, sprich Personalmangel und die damit verbundene Zusatzbelastung ansprechen? Das wissen die Chefs sicher alle und wollen es nur nicht hören. Aber das ist ja das, was uns alle krank und kaputt macht. Ich denke, ja, in jedem Fall ansprechen, aber strategisch klug vorgehen. Sondern einfach das auf die eigene Leistung und zu sehen, je nachdem, ob man mit dem Chef per Du oder per Sie ist, zu sagen, naja, dann habe ich hier mal noch Punkt 7 bis 8 an Leistungen, an Projekten, wo ich ja gerade den Job der, was weiß ich wann, gegangenen oder zusätzliche Aufgaben zu meinem normalen. Also das eher positiv formulieren, dass man mehr macht und dann entweder sagt, gut, pass auf, ich habe hier 40 Stunden und ich kann nur 40 Stunden arbeiten und dann ist es entsprechend, dass ich die Prioritäten gesetzt werden müssen, ja, weil oft wird dann Chefs klar, dass halt nicht alles geht. Also ist einfach strategisch sinnvoll anzugehen und bitte, bitte, bitte, wenn Sie bis Montag Zeit haben, wenn Sie mich jetzt hier hören, dann üben Sie es, bis es Ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Nicht angreifen, nicht anklagen, zu sagen, Menno, aber ich muss hier den Top von Zweien machen, sondern zu sagen, ich mache das hier und ich mache es gerne und das ist mein Anteil und dafür will ich meine Wertschätzung in Form von Gehalt. Gibt es gute erste Sätze, wenn ich da vor meiner Chefin, meinem Chef sitze und mehr Geld möchte? Wie steige ich ein, wenn der mir nicht hilft? Oder die? Also der Punkt ist ja der, dass es meistens ja vorher um die Leistungen geht. Es geht ja ganz selten sofort im Gespräch ums Geld. Der Übergang, das ist, darf ich bitten bei mir im Verhandlungstango, ist zu sagen, naja, das haben wir uns ja drüber unterhalten und ich habe den Eindruck, du bist mit meinen Leistungen sehr zufrieden. Wie genau hast du vor, deine Zufriedenheit in meinem Gehalt auszudrücken? Oder wie lautet dein Angebot, das ich nicht abschlagen kann? Also ruhig auch ein bisschen, wir hatten den Humor ja auch schon, das Ganze auch mit ein bisschen Humor, weil die Anspannung ist ja auf beiden Seiten in dem Moment. Ja? Pinguinstarre auf beiden Seiten zu 100% und gemeinsames drüber lachen, lachen oder auch lächeln. Das kommt davon, wenn man lachen und lächeln in einem Wort sagen will. Gell? Und dann ist es, dann entspannt das das Ganze und dann kann ich auch lockerer damit umgehen. Und auch mal zu sagen, was würdest du denn in meiner Stelle tun? Also ruhig mal den Chef auch auf seinen eigenen Stuhl holen. Auch das ist eine gute Möglichkeit. Wichtig ist, dass ich fit bin in allen Argumenten und bitte, bitte, bitte nochmal an die Mädels und an die Techniker da draußen. Wenn ihr 45 Argumente in der Vorbereitung vorbereitet habt, was super ist, ihr braucht trotzdem nur 1 bis 3, nicht alle auf den Tisch knallen, die anderen kriegen Ohrensausen davon. Ja, und nein ist ein ganzer Satz. Das sollte genau. Man sich auch merken. Genau. Stefan Rüser ruft uns an aus Osnabrück. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage an Sie und zwar könnten Sie konkreter fassen, was Sie mit dem Wort Beziehung bei Verhandlungen meinen. Also Sie sprechen ja zum Beispiel von Verhandlungen gegenüber Chefs und in der Partnerschaft. Wie ist da jetzt der Zusammenhang zu dem Wort Beziehung? Das wäre jetzt erstmal die Frage an Sie. Herr Krüger. Na, ich will zunächst einmal definieren, was ist eine Partnerschaft? Eine Partnerschaft ist eine Sympathiebeziehung, wo ich mich regelmäßig mit dem anderen treffe und wo ich weiß, ich bin Weihnachten noch mit dem anderen zusammen, also eine Beziehung hat Zukunft. So, und da beginnt natürlich das Problem, dass ich mit dem Partner ähnliche Vorstellungen haben muss über die Intensität dieser Beziehung, dieser Partnerschaft. Frauen machen manchmal den Fehler, sie suchen sich einen Mann vom Typ einsamer Wolf und wollen den quasi im Laufe der Zeit ändern. Und wir müssen am Anfang einer Partnerschaft eine Übereinkunft haben über bestimmte Dinge, die klar sind. Das eine ist Nähe und Distanz, weil das kann ich nicht ändern. Das sind die harten Fakten. Ich kann jemanden, was sein Näheverhalten anbetrifft, nicht ändern. Ich muss mir im Klaren sein, will ich Kinder haben oder nicht? Und wo will ich leben? Wir wissen, es gibt unlösbare Konflikte. Also entweder habe ich Kinder oder ich habe keine. Da kann ich keine Kompromisse haben. Bei allen anderen Dingen kann ich im Laufe der Partnerschaft, wenn ich mit dem anderen rede, mich einigen, dass man, sag mal, gute Kompromisse hinbekommt, dass mal der eine, mal der andere im Grunde entscheidet. Aber das sind die 3 Essentials, die ich haben muss. Das ist bei der Partnerschaft so, also bei der privaten Partnerschaft und die Beziehung dann beim Verhandeln mit dem Chef. Was ist der dann? Naja, ich habe ja zum Chef, habe ich ja auch in irgendeiner Form eine Beziehung. Da habe ich eine Chemie. Nicht entweder gehe ich in die Verhandlung rein und ich habe Angst oder aber ich spüre im Grunde, wer der Chef ist und ich bin geschickt und gebe vielleicht dem Chef sogar am Anfang Anerkennung und ich löse die Situation auf. Also in irgendeiner Form spielt ja hier auch eine emotionale Bindung eine Rolle. Das spüre ich ja nicht nur, Herr Krüger, sondern die Claudia Kimmich hat ja vorhin gesagt, wir müssen uns ganz genau angucken, welche Verhandlungstypen es gibt. Also was für ein Gegenüber habe ich da vor mir? Wie finde ich mich in meine Chefin, in meinen Chef rein? Wie kann ich in deren Haut schlüpfen und mich in deren Lage versetzen, um rauszufinden, was für Typen das sind und wie meine Beziehung zu denen ist? Na, ich glaube, das weiß ich ja vorher. Ich kenne ja diesen Chef. Und das, was ich als erstes mache, ist, die Kollegin hat das ja hier in München ganz klar gesagt, ich übe und ich habe vorher bereits eine Fantasie. Ich habe ja lange, bevor dieses Gespräch geht, ein Kopfkino, das ich mir stunden- und tagelang vorher überlege, wie wird der Chef reagieren und was kann ich dann sagen? Und dann habe ich regelrecht Schuhkartons im Kopf. Das heißt, wenn der das und das sagt, dann kann ich das und das erwidern. Also ich nehme ja gewissermaßen die Person, die der andere ist, im Grunde vorweg und habe eine relativ genaue Einschätzung. Das heißt also, wichtig ist zu wissen, dass jeder Chef so seinen eigenen Nutzen natürlich auch im Sinn hat. Und ich sollte mich schon fragen, wie ich meinen Vorgesetzten gut dastehen lassen kann und welchen Vorteil er dann gegebenenfalls auch von diesem Verhandlungsergebnis hat. Claudia Kimmich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das kommt immer darauf an, wie gesagt, welcher Cheftyp es ist. Mhm. Ich denke einfach, die Beziehung, wir haben natürlich in jedem Fall eine Beziehung zueinander und die kann gut und schlecht sein und die kann, also vorhanden ist sie in jedem Fall. Das ist wie, man kann nicht kommunizieren. Auch dieses schlagfertige Antworten zu haben. Ja, es gibt ja was ich zum Beispiel, Frauen hören ja oft gerne mal Frauen und Technik, wo ich immer sage, ja, die Antwort darauf ist, nee, ist klar. Deswegen heißt es auch der Fehler und die Logik. Das dauert immer ein bisschen, bis die Leute es kapieren. Aber daher zu gehen und zu sagen, wirklich zu üben. Und da aber ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig der Tipp, die letzten 48 Stunden vor dem Gespräch, also die Dame, die jetzt mit der E-Mail hat, vielleicht erst ab morgen, bitte nur noch die Positiven, sich ausmalen, wie das Gespräch positiv ausgeht. Also dann nicht mehr mit den Killerphrasen arbeiten, weil das ist dann self-fulfilling prophecy. Wenn ich mich dann noch sehr damit beschäftige, dann kommen diese Argumente auch. Sich vorher überlegen, was man dagegen sagen will, ja, aber die letzten mindestens 24, besser 48 Stunden nur noch positiv denken. Herr Rüser, ist Ihre Frage beantwortet oder gibt es noch eine Nachfrage? Also was ich dazu noch, was mir also ein bisschen fehlt, ist die Frage, dass es ja bei dieser Frage der Beziehung doch um unausgesprochene Dinge geht. Das heißt, der Chef möchte jetzt, also zum Beispiel der Chef, der möchte über denjenigen etwas wissen, mit dem er spricht, und er traut sich das nicht zu fragen, oder unsere Kultur, sage ich jetzt mal, unsere westliche Kultur verbietet es, dass diese Gespräche stattfinden, obwohl diese Dinge für die Zukunft vielleicht sehr wichtig wären. Und da ist halt eben die Frage, ist das so? Und die Frage ist die, warum gibt es da keine klaren Informationen oder in der Literatur, die diese unausgesprochenen Dinge, diese, sagen wir mal, diese Tabuthemen klar konkretisiert? Herr Rüser, können Sie uns ein Beispiel nennen? Also was traut der Chef sich nicht zu fragen? Jetzt mal als Beispiel. Ja. Ich sage immer, ein Beispiel ist immer die Frage, ob irgendwelche Krankheiten in der Zukunft auftreten könnten. Ah, das dürfen also man nicht stellt sich ein Arbeitsverhältnis vor, wo das also auf längere Zeit angelegt ist. Dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass der, als Beispiel, ne, mir fallen auch noch andere Beispiele ein, dass der sozusagen, dass der Arbeitgeber befürchtet, ist aus Sicht des Arbeitgebers, dass gewisse, sagen wir mal, Erkrankungen stattfinden könnten. Aber über die gibt es ja eine gewisse Schweigepflicht. Ja. Frau Kimmich. Ich denke, also ich würde gerne das Beispiel ein bisschen ummodeln. Also das Typische ist ja gerade, dass junge Frauen immer die Frage kriegen, wie sieht es mit der Familienplanung aus? Auch diese Frage darf nicht gestellt werden. Allerdings, wenn ich als Frau dann sage, nee, dürfen Sie aber nicht stellen, die Frage, dann bin ich natürlich sofort zickig. Ja? Meine Antwort ist darauf immer, wirklich, ich war gerade erst wieder bei Studentinnen in Freiburg unterwegs, dann zu sagen, ui, wenn ich gewusst hätte, dass es für den Job notwendig ist, dann denke ich nochmal drüber nach. Also einfach eine schlagfertige Antwort auf sowas zu machen und damit einfach, dann ist das Thema vom Tisch. Und ich denke einfach, die Fragen, natürlich werden Chefs stellen manchmal unangenehme Fragen, auch wie sind Kinder betreut oder wie ist es mit ihrer Leistungsfähigkeit, was machen sie unter Stress. Ich denke, da tatsächlich ehrlich zu bleiben und dieses Thema, ja, da einfach bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, unter Stress komme ich eigentlich ganz gut klar. Natürlich bin ich mal aufgeregt oder ja, vielleicht geht es mir auch mal nicht so gut, aber das ist halt dann so und dann komme ich damit schon klar. Ich denke auch, dieses Thema des Tabu, über Geld spricht man nicht, ist ja in Deutschland auch sehr hoch. Wir haben seit 6. Januar das Transparenzgesetz scharf, wo dann Leute bei Unternehmen unter über 200 Mitarbeitern, den Median, wie auch immer genau heißt, anfordern können. Also es tut sich was. In Schweden zum Beispiel können Sie jedes Gehalt im Internet nachlesen. Also an diesen Tabuthemen tut sich ja auch was. Aber da kann natürlich auch jeder entscheiden selber, wie er damit umgeht und sich vorher überlegen, was könnte mich angreifen. Es trifft ja auch jeden die Frage unterschiedlich, ne? Welche auch immer sie ist. Herr Rüser, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Osnabrück bei Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen heute über die Kunst des Verhandelns reden und wir tun das mit Peter Schulz, der uns aus Rostock anruft. Schönen guten Morgen, Herr Schulz. Schönen guten Morgen. Was möchten Sie uns erzählen? Ja, zu Beginn unserer Beziehung, die war noch sehr jung, die Beziehung. Ich bin ja gleich zur See gefahren und wir hatten eigentlich wenig Zeit, um zu beschnuppern und uns kennenzulernen. Dann kamen nachher die beiden Kinder. Die Frau ist dann auch mal mitgefahren auf See und die Kinder. Und da ist soweit alles schön und gut. Und dann fing das an, dass sich die Frau im Bett verweigert hat. Das heißt, sie hat nicht von Anfang an gesagt, pass mal auf, Peter, so und so. Also heute passt das nicht und so weiter, sondern kurz vorm Eindringen dann abgewehrt und abgelehnt. Und das habe ich versucht, mit ihr mal ins Gespräch zu kommen, dass wir das mal klären. Und da war nichts mit ihr zu machen. Sie ist jeglichen Gesprächen immer ausgewichen, weggelaufen. Und das ist bis heute so. Mir ist es bis heute, wo wir Rentner sind, nicht gelungen, ein Vertrauen zu mir aufzubauen. auch Gespräche, es ist nicht möglich, mit ihr zu sprechen, sich mal an den Tisch zu setzen, pass mal auf. Sie läuft weg, auch wenn wir Streit haben, den sie meist vom Zaune bricht, dass sie morgens wie ein Muffel aufsteht und dann mir versucht, irgendwas unterzuschieben und so weiter. Und dann entwickelt sich da ein Streit. Und ich bleibe da meist immer sehr cool, also sehr ruhig. Herr Schulz, lassen Sie mich das mal zusammenfassen, damit der Wolfgang Krüger die Möglichkeit hat, darauf zu antworten. Sie sind zur See gefahren, jetzt sind Sie inzwischen Rentner. Sie hatten oder haben Beziehungsprobleme und haben immer mal wieder versucht, mit Ihrer Frau das Gespräch zu führen und die wollte nicht. Soweit das, was ich jetzt zusammengefasst habe. Wolfgang Krüger, das ist jetzt schwierig, am Telefon, am Radio eine Diagnose zu stellen oder einen richtigen Ratschlag zu geben. Trotz allem, das wird Ihnen vertraut sein. Na, die Frage ist zunächst einmal, was ist da eigentlich passiert? Wir haben ja normalerweise in einer Beziehung das Phänomen, dass am Anfang der Beziehung durchaus Erotik da ist, eine große erotische Spannung, dass man viel miteinander redet. Das heißt, am Anfang war es völlig anders. Und die Frage ist zunächst einmal, was ist da eigentlich verloren gegangen und warum? Was ist da eigentlich kaputt gegangen? Und jetzt kann man nur verschiedene Vermutungen äußern. Nicht zum Beispiel in dem Augenblick, wo der Mann Rentner ist und ist ständig im Grunde zu Hause. Da sagen die meisten Frauen, der schönste Moment, den es gibt, am meisten Sehnsucht habe ich, wenn der Mann nicht da ist. Ja? Da müssen wir quasi gucken, dass die Nähe-Distanz sich wieder im Grunde anders regelt. Und es gibt zwei Grundüberlegungen. Das eine ist, ich kann natürlich gucken, ein Gespräch zu führen, indem ich die Ehefrau frage, sag mal, was könnte ich ändern? Also was könnte ich tun, damit du glücklicher bist? Aber in dem Augenblick, wo sie nicht darauf eingeht, sollten wir im Leben gucken, mehr unser eigenes Leben zu führen, indem wir die Bedingungen herstellen, die es am Anfang der Liebesbeziehung, wo wir verliebt waren, einmal gab. Und der Anfang war, dass wir viel Nähe hatten und gleichzeitig aber so eine gewisse Unsicherheit noch in der Beziehung war, wo der andere immer wieder neugierig war auf uns. Und das müssen wir. Aber der Anfang war ja auch, ich bin zur See gefahren, der Peter Schulz war ja oft weg. Ja, natürlich. Kann er ja nicht mehr machen, ist er jetzt. Na, wir müssen diese Bedingung herstellen. Wir wissen, dass nur ein Drittel aller Männer hat eine wirkliche Freundschaft. Wir müssen im Grunde gucken, dass wir so viel Selbstständigkeit haben, so viel auch weg sind, dass die Ehefrauen wieder Lust haben, mit uns zu reden und neugierig sind. Herr Schulz, hilft Ihnen das ein bisschen? Ja, ich habe schon vor Jahren mal gehört, da war ein ähnliches Problem, dass sich die Eheleute gegenseitig einen Brief geschrieben haben. Aber ich weiß nicht, ob meine Frau diesen Brief lesen würde, den ich schreiben würde. Ich glaube, den zerreißt sie vor Wut. Aber Sie können es ja mal probieren. Und ich finde sehr schön, was Wolfgang Krüger vorschlägt. Sich wieder mit Freunden treffen. Sich, das mache ich sowieso. Ne, in die Ferne ziehen in Rostock. Und gucken, dass sie vielleicht wieder durch die Art und Weise attraktiver werden. Peter Schulz, ich finde das sehr schön, dass Sie uns das erzählt haben. Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit und für eine sehr persönliche Schilderung. Dankeschön. Franz Regler ruft uns an aus München. Guten Morgen, Herr Regler. Ja, guten Morgen. Also mich ärgert ein bisschen an dieser ganzen Diskussion, wenn es um Bezahlung und Arbeitnehmerrechte geht. Hier kommt überhaupt nicht zur Sprache, dass wir ein sehr modernes Betriebsverfassungsgesetz haben und dass wir Gewerkschaften haben. Ja. Und dass ich überhaupt nicht alleine mit dem Chef mich da herumärgern muss. Wir haben in jedem, wo es ein bisschen mehr Mitarbeiter gibt, gibt es Tarifgruppen. Ja. Und ich kann, wenn es sowas in meiner Firma noch nicht geben sollte, einen Betriebsrat wählen. Und mit dem kann ich dann die Lohnlisten einsehen und kann schauen, ob es da einigermaßen gerecht zugeht. Wenn es nicht gerecht zugeht, gehe ich mit meinem Betriebsrat zu meinem Chef und bespreche das mit dem. Ich will damit nur sagen, es gibt inzwischen so viele gesetzliche Möglichkeiten und die auch sehr stark sind. Und in dieser Diskussion hier wird so getan, als müsste jeder allein da mit seinem Chef sich herumärgern. Sie haben vollkommen recht, Herr Regler. Der Gedanke ist mir eben auch gekommen, als es darum ging, dass es Berufsgruppen gibt, die gar nicht verhandeln können. Da habe ich auch gedacht, wir haben doch die Gewerkschaften. Ich habe es aber nicht gesagt. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie es gesagt haben. Danke für diesen Anruf aus München. Und wir kommen zur Mail von Rebecca Selz aus Nürnberg, die einen Master of Arts Abschluss in Religionswissenschaft gemacht hat mit nur 1,2, einen Baccalaureus Artium Abschluss in Geschichts- und Religionswissenschaft mit nur 1,4. Und nun hat sie 250 Bewerbungen geführt und war bei 3 Vorstellungsgesprächen und ist inzwischen komplett ratlos. Und nun schreibt sie, da kommt die Idee eines Bewerbungscoachings gerade recht. Aber wie kann ich seriöse Angebote von unseriösen unterscheiden und in welcher Preisklasse bewegen sich seriöse Anbieter? Claudia Kimmich. Oh Gott, ja. Es gibt leider Gottes ja Coaches wie Sand am Meer. Mhm. Ne? Früher hat man gesagt, wer nichts wird, wird wird. Und ist das nicht gelungen, macht es den Versicherungen. Den dritten Teil gibt es bestimmt für Coaches demnächst auch. Ich denke, gucken Sie sich die Webseiten an, gucken, hören Sie auch auf Ihren Bauch, was der sagt. Rufen Sie die Leute einfach an. Und schauen Sie, ob Sie da einfach mal per Telefonat auch gucken, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, ob das für Sie passt. Bei Coaching ist auch ganz wichtig, dass die Chemie stimmt, sonst funktioniert das auch nicht. Ja? Also es muss irgendwie, muss passen und derjenige muss auch dazu. Und gucken Sie, dass die Coaches, die so alles anbieten, ja, von Paartherapie über, weiß ich nicht, ja, so ist jetzt, deswegen sind wir ja hier auch zwei sehr getrennte Experten für bestimmte Themen, dass die alles anbieten, wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein, also einfach wirklich mal gucken, was bieten die Leute an, vielleicht auch, was haben die in ihrem Leben bevor sie Coach waren, gemacht, auch das ist ein wichtiger Hinweis, ja, ich habe zum Beispiel als Informatikerin lange gearbeitet, ich habe viel Jugendarbeit gemacht, wo ich einfach diese soziale Komponente immer schon dabei hatte und meine Angebote können von, also es gibt sicher auch Angebote, die es für 50, 60 Euro die Stunde gibt, halte ich jetzt persönlich nicht für ganz so seriös. Mein aktueller Stundensatz liegt bei 178 Euro, noch bis 1.9., dann wird er wieder höher. Aber dieses einfach mal zu gucken, was bin ich denn auch bereit für mich zu investieren, ja, und ob jetzt dann dass es dann einfach passt. Das ist wirklich, dass es ein gutes Gefühl ist, wenn Sie da hingehen und dass derjenige Sie aber auch wirklich dahin coacht oder Sie so unterstützt, dass Sie Ihren eigenen Weg gehen kann. Also nur dieses Ratgeben, machen Sie dies, machen Sie jenes, das bringt auch nichts, sondern wirklich so in die eigene Kraft jemanden bringen, dass er das auch aus eigenem Antrieb dann schafft. Geben Sie Coachings am Telefon? Ich mache auch Coachings am Telefon, ja, sehr viel. Dadurch, dass ich deutschlandweit unterwegs bin und nicht für jede Stunde dann irgendwo hin reise. Klar, ich habe auch tatsächlich Klienten, die habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, mein weitestes Telefoncoaching war jetzt von Bonaire, den niederländischen Antillen, bis nach Berlin. Über WhatsApp geht alles. Sagt die Verhandlungsexpertin Claudia Kimmich, die Sie bei uns jetzt noch erreichen können. Gute 10 Minuten, knappe Viertelstunde gemeinsam mit Wolfgang Krüger, Psychologe und Psychotherapeut, über die Kunst des Verhandelns. Frauke Schmidt ruft uns an aus Neumünster. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frau Schmidt, wie sind Ihre Erfahrungen bei welchen Verhandlungen? Und genau, ich glaube, ich vermisse, weil das so schön angekündigt wurde, ich vermisse den Möchtegern-Chef im Alter von 8 Jahren. Wunderbar, wie schön. Danke, dass Sie ihn mit einbringen. Ja, es ist ja so, man ist ja als Elternteil doch bestrebt, dem Kind vorzuleben, was ein Diskutieren oder was ein Verhandeln sein kann. Und dann ist es manchmal schwer auszuhalten, dass man da einem Wesen gegenüber sitzt, das vielleicht auch einfach entwicklungsgemäß gar nicht anders kann und eine Riesenportion Irrationalität mit sich herumträgt und also auch wirklich vernunftsresistent ist, weil es einfach noch nicht anders geht. Liegt das auch daran, Frau Schmidt, dass wir viel zu früh anfangen, mit unseren Kindern zu verhandeln und denen einfach viel zu viel auch aufbürden? Also man denkt manchmal, man kann mit einem 3- oder 4-Jährigen verhandeln. Ich finde, das kann man nicht. Wie sehen Sie das? Das sehe ich ähnlich. Ich glaube, ein 3-Jähriger, 4-Jähriger ist in Entscheidungsfindungen und das womöglich noch, bis zu 10-mal am Tag völlig überfordert. Aber ein 8-Jähriger, der jetzt langsam sein eigenes Ich und seine eigene Person ausleben möchte, der soll durchaus dieses Recht bekommen, doch. Wie machen Sie es mit Ihrem 8-Jährigen? Also verhandeln Sie bis zum Schluss und sagen dann irgendwann, jetzt bestimme ich aber trotzdem, du gehst jetzt ins Bett und zwar ohne Smartphone? Also gut, das Thema Smartphone kann ich zum Glück so weit wie möglich ausgrenzen. Wir haben da, also es fängt an mit klaren Regeln. Mhm. Es gibt klare Regeln und auch da trifft so ein bisschen das vom Coach zu, diese innerliche Aufrichte, die innerliche Festigkeit, so ist es und so will ich es und gar nicht erst den Wankelmut in sich selber tragen, das ist das eine. Das andere ist, ja, ich lasse mich auf Diskussionen ein, ich nehme auch den Punkt Humor gerne mit rein, weil manchmal geht es gar nicht anders, wobei da muss ich aufpassen, dass ich manchmal nicht zynisch werde, denn Zynismus tut Kindern nicht gut und den verstehen sie auch manchmal einfach gar nicht. Mhm. Das und ich gehe auch manchmal raus, indem ich sage, gut, wir haben einen Kompromiss gefunden, mit dem ich nicht ganz glücklich bin. Oder ich gehe raus und sage, so, jetzt habe ich volle Kante verloren. Ich habe die Fusseln am Mund wie ein Bartenwels. Ich habe verloren. Ich reflektiere das und gucke, wo war mein Fehler, wo war meine Fehlwahrnehmung und wie kann ich das nächste Mal besser machen. Ob es dann klappt, sei dahingestellt, aber ich habe es zumindest schon mal reflektiert. Frau Kimmich, was können wir an Verhandlungen, danke Frau Schmidt, ich finde das schön, wie Sie das erzählen, was können wir an Verhandlungen mit Kindern ablesen? Naja gut, also Kinder sind halt erstens mal relativ klar in der Verhandlung, ne? Weil versuchen Sie mal, also ein Arbeitgeber oder eine Arbeitnehmerin, die irgendwo ist und sagt, naja gut, ich bin damit auch zufrieden, schenken Sie mal einem Kind, das ein rotes Fahrrad will, ein gelbes, das sagt dann nicht, naja verstehe ich, weil das hat es jetzt beim Aldi gegeben und überhaupt, ja, sondern sagt, Menno, ich wollte ein rotes Fahrrad. Also ich finde, wir können von Kindern unglaublich viel Standhaftigkeit lernen, aber ich habe witzigerweise auch sogar ein eigenes Beispiel, ich habe 5 Jahre Heimkinder zu Hause gehabt. Und die dann natürlich auch mit uns auf Veranstaltungen gegangen sind. Und ich habe wirklich dann auch ein Gegenangebot gemacht. Zum Beispiel, die wollten halt dann gerne mal in der abgerissenen Jeans gehen. Und wir hatten dann, also die durften dann an ihrem Geburtstag, durften sie bestimmen, was ich anziehe und die Farbe meiner Fingernägel. Und dafür durfte ich bestimmen, wenn es mir wichtige Termine waren, was sie anziehen. Also ich denke einfach, Kindern auch ein Angebot machen, wo sie auf einer anderen Ecke mitbestimmen können. Aber ich bin völlig ihrer Meinung zu sagen, manche Dinge, ja, meine Mitarbeiterin sagt immer, wenn ihre Kinder dann sagen, aber warum ist das jetzt so, sagen, weil ich der Bestimmer bin. Mhm. Und bis du 18 bist, bin ich der Bestimmer. Also ich denke, bei manchen klare Regeln ist da sehr hilfreich und einfach auch Geduld, also dass Kinder es halt auch wirklich lernen, sich eben für was einzusetzen, aber auch dann Argumente zusammen zu sagen, du, das ist mir so zu wenig, wenn du nur mehr Taschengeld willst, weil es jemand anders kriegt, das reicht mir nicht. Frau Schmidt, was sind bei Ihnen so die neuralgischen Punkte? Sind es die Fahrräder oder wo geht es da zur Sache? Ja, wo geht das zur Sache? Also es ist tatsächlich die Medienkompetenz, die bei uns hart errungen wird, wo es dann die klaren Regeln sind, wo ich ja ganz klar sage, es gibt eine, also wir haben zweimal die Woche darf ferngesehen werden für eine bestimmte Zeitspanne und oder je nachdem bei bestimmten Situationen, wo ich sagen kann oder auch er sagt, das habe ich wirklich gut gemacht, dass wir dann sagen, hey, also jetzt gibt's die Ausnahme, die Regel bestätigt, du darfst jetzt auch noch zusätzlich eine gewisse Zeit lang am Handy spielen. Es sind also wirklich nur Spiele. Also das ist so, da geht es gerne drum und jetzt in den Ferien ist es das, muss ich wirklich aufstehen oder darf ich nicht noch ganz fürchterlich lange im Bett liegen, mit der Folge, dass ich auch fürchterlich lange wach bleibe. Also auch da sind dann die Diskussionen, wo wir aber Gott sei Dank immer noch ganz gut auf einen Nenner kommen. Mitten aus dem Leben. Rabatte rausholen, Rahmenbedingungen festlegen, Zimmer aufräumen, verhandeln. Ja, wobei die Parallelen sind sehr erstaunlich. Ja. Also sich klarzumachen beim Chef, wen habe ich vor mir, beim Kind klarzumachen, wen habe ich vor mir, auf welchem Entwicklungsstand ist der, welchen Charakter hat er, was prägt ihn. Es gibt ja auch durchaus Kinder, die doch schon von Anfang an auch rational geprägt sind. Aber es gibt auch Kinder, die das eben nicht sind. Mhm. Und dementsprechend muss man auf sie eingehen. Frau Schmidt, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Neumünster und für diesen neuen Aspekt, den Sie mit in die Sendung reingebracht haben. Ich habe jetzt gerade noch mal drüber nachgedacht, Wolfgang Krüger, verhandeln ist eine Machtfrage sehr, sehr oft. Angestellte und Chefs sind niemals gleich. Wie ist es in Partnerschaften mit den Machtverhältnissen und mit dem Machtproblem möglicherweise? 60% der Deutschen sagen, es gibt in der Liebe keine Macht. Wir sind in Liebesbeziehungen oft naiv. Und glauben, in der Politik gibt es Macht und Unternehmung, aber nicht in einer Liebesbeziehung, das stimmt nicht. Wir wären viel entspannter in einer Partnerschaft, wenn wir wüssten, dass es auch dort Macht gibt. Und vor allem, es gibt die stillen Machtprozesse. Also die Unpünktlichkeit, der Partner vergisst etwas, der Partner zieht sich zurück. Das muss ich vor allem rechtzeitig erkennen, sagt Machiavelli bereits. Ich muss das rechtzeitig erkennen und darauf reagieren. Ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, Liebe, Macht und Leidenschaft, wo ich die ganzen Facetten einmal erkläre. Und eines müssen wir dann wissen, wir sollten möglichst mit dem Leben kämpfen. Wir sollten außerhalb der Partnerschaft so kämpfen, dass wir innerhalb der Partnerschaft möglichst verträglich sind. Sie haben gerade ganz kurz die Politik angesprochen. Wir kennen nun alle den Mann, der sich für den größten Dealmaker aller Zeiten hält. Aber die meisten zweifeln an seiner Großartigkeit, obwohl er ja, wie er selbst sagt, das zweitbeste Buch nach der Bibel geschrieben hat, The Art of the Deal. Was können wir von Donald Trump im Positiven lernen in Sachen Verhandeln? Ich muss zunächst einmal gestehen, dass ich über die ganze Entwicklung der letzten Jahre furchtbar erschrocken bin, weil eine Form einer verlässlichen Verhandlungskultur seit Trump und Co. kaputt geht. Und ich glaube, dass das uns eher auf die Füße fällt, dass die Verhandlungspartner nicht mehr verlässlich sind, dass wir gucken, den Verhandlungspartner zunächst einmal zu verunsichern, ihn auf die Füße zu treten. Und das ist eine Form einer Kultur, wo man sagen muss, da nähern wir uns wieder dem Mittelalter an. Wir haben in der Zwischenzeit eine ganz andere Verhandlungskultur im Grunde gehabt, die sehr auf Vertrauen und sehr auf Verbindlichkeit beruhte. Und ich habe mehr die Angst, dass das eigentlich kaputt geht. Also Verlässlichkeit gleich null, aber Standvermögen hat er. Er hat eine gewisse, könnte man sagen, Schubse. Ja, er hat eine Art eines großen Selbstbewusstseins, eines großen Egos. Und das kann man von ihm lernen, dass er relativ unerschrocken auch die schwierigsten Themen im Grunde angeht. Das mag etwas sein, was positiv ist. Aber vom psychologischen Teil, vom verlässlichen Teil, ist es auch so schwierig. Also ich würde sagen, dass Trump eine Verhandlungsart hat, die ich im positivsten Sinne als pubertär bezeichnen würde. Frau Kimmich, Sie haben Pokern gelernt, stimmt das kürzlich? Ja, das stimmt. Oder sind Sie noch dabei zu pokern? Also ich habe es tatsächlich kürzlich gelernt, weil ein Kollege gesagt hat, wer verhandeln kann oder wer Verhandlungstraining macht, muss auch pokern können. Und auch da, also fand ich super spannend, ja, dass zum Beispiel die Karten echt das letzte Entscheidungskriterium dran sind, ob man jetzt setzt oder nicht. Also ich denke, da sind ganz viele Sachen, die außenrum mitspielen. Und wo ich kann aber auch zum Thema Macht natürlich immer entscheiden. Ja, zum Beispiel beim Pokern kann ich passen oder ich kann mitgehen. Ja. Also ich habe schon auch immer eine eigene Entscheidungsfreiheit, die viele unterschätzen. Anerkennung geben können, das ist so der Schlussgedanke, den ich noch mal ganz kurz aufgreifen möchte. Man muss dem Gegenüber Anerkennung geben können. Ja. In einem Satz vielleicht, wie kann ich das üben für die nächste, egal ob ich jetzt mit meinem Partner mich auseinandersetze oder mit dem Chef verhandle. Da ist es wirklich jetzt auch nochmal ganz wurscht, ob Partnerschaft oder nicht, ist auch dieses Thema Selbstliebe. Ja, wenn ich mich selber akzeptiere, dann haben natürlich auch die anderen viel mehr Chance, mich zu akzeptieren. Wenn ich mich selber liebe, muss mich der andere nicht so viel lieben, ja, weil ich einfach mit mir schon mal klarkomme. Und diese Alternativen zu haben und sich einfach mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil wenn ich da gestärkt bin, dann gehe ich auch gestärkt in jede Verhandlung. Auch das ist beim Tanzen zum Beispiel, habe ich immer gelernt, auch bei Figuren, ja, so bei irgendwelchen Posen, dass ich auf meinen eigenen Füßen stehen kann, damit der Verhandlungstango dann auch wieder klappt. Deshalb empfehle ich Gisela Steinhauer das Buch von Claudia Kimmich, Verhandlungstango, und natürlich auch das Buch des Psychotherapeuten und Psychologen Wolfgang Krüger, Humor für Anfänger und Fortgeschrittene. Danke Ihnen beiden für die Zeit, die Sie sich genommen haben für Deutschlandfunk Kultur. Danke allen, die angerufen haben und allen, die jetzt künftig noch Verhandlungen, egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft oder im Job vor sich haben. Toi, toi, toi. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.